Herzlich willkommen zu Heiter Scheitern, den queeren Stößen aus den Zonen der Unbewohnbarkeit Nummer 20. Das gab einen riesen Ausschlag. Macht sofort dunkel. Will ich sofort nicht sehen. So. Hallo, ich bin Joke. Hallo, ich bin Steff. Hallo, ich bin Marlene. Wir trinken. Ich trinke Kaffee mit Vanille-Sojamilch. Ich auch. Ich trinke Kaffee mit Kuhmilch. Und wir werden sofort auch ausprobieren, Sternchen Green, Waldmeister Limonade, Love it or Leave it, Love it. Genau. Was das soll. Alkoholfrei. Ich bin ein bisschen krank und werde mir vielleicht ab und an solche. Tut mir leid. Was wirst du ab und zu? Röcheln. Ach, röcheln. Achso. Naja. Du wirst von dem Kater übertönt werden, der regelmäßig wahlweise in die Küche rein oder aus der Küche raus möchte. Das Thema heute ist das Gender Camp. Wir waren ja da und jetzt machen wir eine Review. Komplett. Wir haben schon im Vorfeld darüber diskutiert, was wir eigentlich besprechen wollen. Aber ich fand es ganz schön, nochmal was zum Gender Camp zu sagen. Ja. Ja. Wir waren da. Letzte Woche war das? Genau. Mhm. Vor genau einer Woche. Mhm. Am Wochenende. In Hüll. Im ABC Hüll. Was sehr schön war. Das ABC ist ein ganz schönes Haus. Ja, das auf jeden Fall. Und da ich ja auch mit prominenten Menschen meine Beziehung teile, habe ich jetzt auch schon Hintergrundwissen über das ABC erhalten, weil die beiden anderen als Mitorganisatorin so ein Buch über die Entstehungsgeschichte des Hüls bekommen. Des Hüls. Des ABCs bekommen haben. Wo man so tolle 80er Jahre Diskussionsgrüppchen nachlesen kann. Super. 70er Jahre? Na, es ist so Ende der 70er, als die Idee entstanden, so 77. Und ich glaube, 79 ist es. Ja, 79 ist es gegründet worden. Ja. Ja, da stehen so schöne Sachen drin, wie, also was ich sehr toll fand, ich habe es noch nicht ganz durchgelesen, aber schon mal so ein bisschen drin rumgeblättert. Also was liest man wahrscheinlich eh nicht durch in dem Sinne, ne? Mhm. Also was da so, was ich so ganz schön fand, war, da war so ein Flyer abgedruckt, wo halt noch bevor das ganze Projekt gestartet wurde, dieses Tagungs- oder Bildungszentrum eher, nicht Tagungszentrum, eher Bildungszentrum, hat die Projektgruppe so einen Flyer gedruckt und verteilt und hat, um uns das Projekt vorzustellen. Und da war eine Forderung, die Abschaffung der Trennung von Arbeit und Freizeit. Und wir so, ja, und das, yeah. Und das ist halt schon so 30 Jahre später schon echt eine spannende Forderung, fand ich. Ja, das ist auf jeden Fall so eines der Auswüchse, wo es denn hingegangen ist. Genau, was haben wir jetzt davon, von der Auflösung? Dass das ABC das gefordert hat. Genau, wir haben eine kleine Reise an die Wurzel des Neoliberalismus gewagt. Genau. Nur anderthalb Stunden von Hamburg entfernt liegt die Wurzel des Neoliberalismus im beschaulichen Hüll. Also das ABC Kuhstall. Das ABC Hüll ist dafür verantwortlich, dass bei uns auf Arbeit jetzt eine PlayStation 3 steht. Ja. PlayStation 3? Mhm. Und ein nagelneuer Kicker. Nee, eine PlayStation 3. Krass. Und ein nagelneuer Kicker. Ah ja. Und Bierkästen ohne Ende. Eine Lounge mit Ledersofa und so. Bier auf Arbeit. Mhm. Naja, wenn es dann auch mal so 9, 10 wird, da kann man sich auch mal ein Bier aufmachen. Und am nächsten Tag dürfen dann die anderen, die früher gegangen sind, dann das ausbaden, was die alkoholgeschwängerten Leute dann noch so fabriziert haben. Schön. Ganz kurz, Gender Camp. Es ging um ein Wochenende zu Feminismus und Netzkultur. Fasse ich jetzt zu wenig zusammen? Och nö. Das war schon so der Schwerpunkt. Also eben mit der Ansage, dass es eben recht offen ist, was dann da drin dann tatsächlich stattfindet oder über was für Themen dann konkret gesprochen wird, war es auf jeden Fall erstmal so ein Zusammenkommen, weil Marlene und ich haben das ja mitorganisiert und wir haben jetzt recht wenig Werbung dafür gemacht und vor allem wenig jenseits des Netzes. Und also deswegen war halt schon klar, dass irgendwie die Leute, die dort kommen werden, sich eben auch aus den Leuten heraus generieren wird, die sich vor allem eben auch im Netz irgendwie rumtreiben und die irgendwie Blogs lesen, Blogs selbst machen, podcasten, irgendwie verstrickt sind mit Internet. Also der Anspruch war ja, Leute dahin zu holen, die entweder viel mit, Klammer auf, queer, Klammer zu, Feminismus und Internet zu tun haben, Leute zu, dahin zu bringen, die viel mit, Klammer auf, queer, Klammer zu, Feminismus, aber noch nicht so viel mit Internet zu tun haben. Und auch Leute dahin zu bringen, die zwar viel mit dem Internet zu tun haben und sich da gut auskennen oder das so als ihr Thema sehen, aber vielleicht noch nicht so viel mit, Klammer auf, queer, Klammer zu, Feminismus. Dafür kriegst du jetzt ein Kaffeestößchen. Ein Kaffeestößchen. Stößchen. Klammer auf, Klammer zu, Stößchen. Sternchen. Und ich würde mal sagen, dass die Leute, die wenig mit Internet, aber viel mit Klammer auf, queer, Klammer zu, Feminismus zu tun haben, am wenigsten vertreten waren. Ne? Also es waren, glaube ich, schon so ein paar da. Ja. Aber ich würde sagen, der Geek- und Nerd-Anteil und der Anteil der NetzbewohnerInnen war definitiv der größte. Was eben auch damit, also wie ich finde, zusammenhängt mit der Art von Werbung auch. Und was ich auch jetzt nicht so tragisch fand, weil erfahrungsgemäß, wenn man so zum ersten Mal irgendwie so eine Veranstaltung organisiert oder ins Leben ruft, die es irgendwie in dieser Art vergleichbar noch nicht so gab, eben halt unter diesem Thema, in dieser Form, nimmt man sich auch gerne sehr, sehr viel vor. Erstmal oder so bei den ersten Ideen zusammenwerfen und sowas und Ansprüche, die man dann gerne hätte an das Ganze. Aber es war dann, also für mich persönlich war es dann schon ziemlich schnell klar, dass das auf jeden Fall ein Aspekt sein wird, der relativ doll dann erst nur so ein bisschen hinten überfallen wird. Also diese Idee, dass nicht, dass eben auch Leute, die jetzt nicht so viel mit Netz zu tun haben oder mit Internet zu tun haben, dann auch das genauso spannend finden. Und das auch gleich nutzen, um irgendwie auch einen Zugang zu finden zu, was kann man denn eigentlich alles machen. Was jetzt nicht als Thema ausgeschlossen ist. Also ich finde, da durchaus auch ganz viel stattgefunden an. Leute haben vieles kennengelernt und einen Austausch darüber, über Seiten und Themen und Möglichkeiten und sowas, das auf jeden Fall. Aber so dieses gewisse Etwas als Voraussetzung war dann schon meistens da, hatte ich das Gefühl. Also das wird sicherlich auch an der Zusammensetzung der Orga-Gruppe gelegen haben. Wir kommen halt eher schon aus der internetaffinen Ecke. Alle. Und haben uns ja wirklich jetzt auch nicht sonderlich bemüht darum. Aber es ging ja nun auch um Netzkultur. Insofern. Ja, aber die Zielgruppe war schon auch, also die Überlegung war schon auch Leute dahin zu bringen, die sich zwar viel mit so Queer-Feminismus auseinandersetzen. Ich lasse mal die Klammern jetzt weg. Könnt ihr euch jetzt denken, nachdem ich es ein paar Mal gesagt habe. Aber vielleicht einfach noch nicht so wahnsinnig viel mit Netzkultur und so und diese ganzen Twitter, Facebook, Social Networking, Hacking, Programming, bla bla bla bla bla, AK-Vorrats, Datenspeicherung, keine Ahnung, also alles, was halt irgendwie da so reinfällt, die jetzt da gar nicht so tief drin stecken. Und das, dem Anspruch sind wir nicht gerecht geworden. Aber ich finde es eigentlich auch nicht so schlimm. Also mich hat es nicht gestört. Das hätte wahrscheinlich dann auch nochmal mehr so Einführungsseminare erfordert. Ja, oder? Aber das wäre ja dann nicht schlimm gewesen. Dann hätte sich das halt so entwickelt, denke ich. Also wenn da andere Leute noch gewesen wären, dann hätte sich das auch anders entwickelt, denke ich. Inhaltlich. Also man kann ja nochmal dazu sagen, das Konzept war ja, dass inhaltlich, was so da stattfindet, genau eigentlich relativ wenig vorher, eigentlich fast gar nichts vorher klar war, sondern dass halt alle gemeinsam entscheiden, was denn da passiert. Also wir haben sozusagen als Organisationsgruppe nur so einen groben Tagesablauf und so ein grobes Raster zur Verfügung gestellt. Wir haben halt irgendwie uns vorher überlegt, wie lang solche Sessions sein können, wie viele Räume denn so nötig wären, was denn da so nötig ist, damit man da was machen kann und so, und da so ein bisschen versucht, so eine Plattform irgendwie zu schaffen. Und der ganze Content ist dann tatsächlich aus der Gruppe heraus generiert worden. Und die ganzen und die Slots waren voll, also wir hatten keinen Leerlauf. So. Und das waren, also es waren nicht so viele Leute da, also es waren 45 da. Und wir hatten, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr wie viele, aber es waren auf jeden Fall immer so drei Veranstaltungen gleichzeitig, 45 Minuten, und das halt einen ganzen Tag und einen halben Tag. Und das ist schon ganz gut aufgegangen, finde ich so. Also ich als ich so die leere Wand gesehen habe und dann so gesehen habe, wie viele Leute denn so kommen und so und wie viele sich angemeldet haben und wie viele dann jetzt faktisch irgendwie gekommen sind und so, dachte ich schon so, oh, ob das voll wird. Aber es ist voll geworden. Vielleicht ist das dann auch einfach so. Vielleicht wird sowas dann einfach voll. Weil irgendwie war es dann genau so, wie wir es halt vorher gesagt haben. So, es gibt dann halt noch so extra Zeiten für den Fall, dass man noch gerne was weitermachen möchte. Aber und dass selbst das ist noch genutzt worden und so. Eigentlich echt ganz gut. Waren jetzt nicht alle voll. Also nicht so, ne? Es war schon unterschiedlich so, je nach Thema. Also was, glaube ich, nicht so richtig gut angekommen ist, war so dieses, wir machen uns jetzt hier mal ein eigenes Netzwerk, so ein Computernetzwerk auf. Ich glaube, das hat irgendwie nicht so, da haben nicht so viele Leute Bock drauf, weil ich das, was so am wenigsten besucht war. Was ja aber auch dann okay ist. Ja, also dann haben, ich weiß gar nicht. Leute konzentriert aufs Arbeiten. Ja, ich weiß jetzt gar nicht genau, was genau die da jetzt gemacht haben, aber ich glaube, so ein bisschen thematisch werden sie sich schon damit auseinandergesetzt haben. Und es ist auf jeden Fall ein Netzwerk aufgesetzt worden, also man konnte das ja dann auch erkennen. Mhm. Also das Netz ist ja dann auch sichtbar gewesen. Ich bin allerdings nicht reingekommen, als ich es einmal versucht habe. Also habe mich dann aber auch nicht weiter damit auseinandergesetzt. Ja, also ich finde, die Leute waren auf jeden Fall fit oder konnten damit echt gut umgehen, so mit dem, was so Voraussetzung war und das dann selbst zu füllen. Mhm. Also so, das macht ja auch was aus, ob irgendwie Leute dann total überfordert sind von dieser selbstgestalterischen Freiheit oder sowas. Aber das war irgendwie, fand ich echt unproblematisch oder so. Aber eben hat man ja dann daran gesehen, dass einfach die ganzen Slots voll waren. Ja, also was ich zum Beispiel ganz spannend fand, war, also erstens wollte ich noch sagen, dass sie ja schon auch wussten, worauf sie sich einlassen. Alle Leute, die da hingefahren sind, wussten ja auch, dass es, also es war ja angekündigt, dass quasi nicht kein Programm jetzt hier vorgeschrieben wird. Das zum einen. Und was ich zum Beispiel auch ganz spannend fand, war, dass es gab einen Slot, da hat eine Person einen Film gezeigt über so ein Polycamp, also so ein polyamoröses, so ein Sommercamp, was irgendwie irgendwo mit Zelten und irgendwie, ich weiß gar nicht, ein oder zwei Wochen lang irgendwie so eine Art, naja, für Leute mit so nicht seriell monogamen Lebensweisen oder Beziehungen oder so. Das hat ja erstmal überhaupt nichts mit Internet zu tun. So, ne? Und die Person hat den Film gezeigt, den sie darüber gemacht hat, und da waren ganz viele Leute. Es hat ganz viele interessiert. Und da ging es halt dann aber zum Beispiel auf einer anderen Ebene um Vernetzung. Mhm. Ne? Mhm. Und da wurde jetzt gar nicht mehr, das war dann so ein bisschen technisch ein Problem irgendwie, weil der Film dann irgendwie nicht angelaufen ist, und dann war der 45-Minuten-Slot doch ein bisschen kurz, weil der Film schon 20 Minuten ging. Da wurde dann gar nicht mehr so wahnsinnig viel diskutiert oder so, aber trotzdem fand ich das jetzt thematisch jetzt nicht so komplett daneben, wo ich so das Gefühl hatte, das passt jetzt überhaupt nicht rein oder so, ne? Sondern wo ich halt irgendwie eher so dachte, also auch das hat Platz, finde ich, auf so einem Camp, weil es halt, und wenn es halt nur die Leute sind, die da halt irgendwie, ne, die sich halt sowohl für Internet als auch für so queer-feministische Sachen interessieren, wenn die sich dann halt auch für sowas interessieren, dann reicht es ja. Oder andersrum auch es gab einen Arduino-Workshop, also Arduino ist so ein kleiner, ja, was ist denn das eigentlich, ne? Es ist so ein Es ist ein Computer, nein, es ist nicht wirklich ein Computer. Es ist ein Mikrocontroller. Es ist ein Mikrocontroller, ja, okay, aber naja, es ist halt irgendwas, wo man halt Sachen so zusammenstecken kann und dann irgendwelche Schaltkreise bilden kann und irgendwelche Sachen zum Blinken bringen kann und dafür noch programmieren kann. So, das war halt so ein, gab es einen Workshop zu. Und der hat ja zum Beispiel erstmal gar nichts mit Feminismus zu tun, das Thema an sich, ne? So. Und trotzdem fand ich auch das total legitim, weil dann eben wiederum auch die Leute einfach, die da waren und sich einfach grundsätzlich erstmal so für bestimmte Themen interessieren, dann eben dort zusammengekommen sind und dann eben auch in diesem Zusammenhang dann eben diesen Workshop besucht haben und zusammen halt das gelernt haben. Da macht ja eine Stimmung auch ganz viel aus. Ja, also, auf jeden oder Fall. Also sei es jetzt irgendwie für diesen, für den Poly-Film oder den Arduino-Workshop. Es ist eben dann sowas, dass Leute irgendwie zumindest teilweise sensibel mit bestimmten Themen irgendwie umgehen können oder es irgendwie vielleicht mal einen Freiraum bedeutet, dass man sich irgendwie nicht erstmal davon abgrenzen muss, dass man jetzt vielleicht als weibliche Person sich mit Technik auseinandersetzt oder Spaß dran hat oder sowas oder als einzige weibliche Person in irgendwelchen Workshops dann drin sitzt, um sich mit Arduino zu beschäftigen oder also so, dass halt einfach mal so Sachen, die vielleicht dann in einem Alltag einem erstmal so erstmal eher vielleicht begegnen können, halt einfach dann mal kein Thema sind. Oder also so man kann sich dann auch einfach mal mit so dem Eigentlichen beschäftigen, ohne das Nervige drumherum erstmal aushandeln zu müssen oder so. Und die Stimmung, fand ich, war echt gut. Also auf dem Gender Camp. So insgesamt. Die Leute waren ja auch, also so, das Feedback war ja auch total krass, positiv und happy und glücklich und sowas. Und ich glaube, ich finde auch, dass es echt dass da echt viele, viele nette Menschen auf einen Haufen waren, die sich vorher auch noch nicht alle kannten oder sowas. Also das fand ich auch sehr schön. Das war nicht so ein kreisüblicher Verdächtiger. Also klar, waren auch übliche Verdächtige da, die ich wiederum dann eben aus anderen Zusammenhängen auch schon kannte. Sei es dann eben was so Gender, Queer, Feminismus, Sachen anging. Aber eben echt toll gemischt, was so die persönlichen Themenschwerpunkte und sowas anging. Wir waren ja auch mit dem Kind da. Ja. Ach, an dieser Stelle wäre es auch echt mal angebracht, sich bei allen zu bedanken, die das Kind so toll bespaßt haben. Ja, das war großartig. Ja. Ihr wart ganz toll. Ja, also das Kind ist ganz glücklich wiedergekommen und war ganz begeistert und hat auch erzählt, später noch erzählt, wie toll er das fand da und so. Und ich war sehr, sehr skeptisch, mit ihm dahin zu fahren und hatte große Angst, dass er sich furchtbar langweilen wird und so. Aber es hat super geklappt. Er hat auch in meiner Anwesenheit zum Beispiel gar nicht nach irgendwie sowas wie Nintendo DS mal verlangt. Was ja zumindest ein Zeichen war, dass er irgendwie anders gerade genügend Bespaßung hat oder irgendwie nicht in so ein Langeweile, ich muss irgendwas mir selbst ausdenken, Ding. Das war sehr schön. Ja. Das ist bestimmt auch, also ich fand es jetzt auch gut, dass einige Sachen tatsächlich auch kindgerecht waren. Also wir waren ja mit ihm zusammen dann in einem Workshop, wo Marlene und Katrin LEDs und Batterien und Magnete zur Verfügung gestellt haben. Eigentlich ging es um Throwies basteln, ne? Irgendwie war das so die ursprüngliche Idee, so kleine LEDs, die an einem Magneten dranhängen, die man irgendwo ranwerfen kann und dann hängen sie da und leuchten eine gewisse Zeit lang. Und gestaltet hat sich das dann so, dass da relativ viele, das war ein gut besuchter Workshop, viele Leute saßen und die ganze Zeit auf dem Boden hingen und so Fisselkram mit diesen LEDs gebastelt haben. Und ich fand es auch total nett, weil offensichtlich da niemand so richtig doll Ahnung hatte und alle so total am Rumprobieren waren und dadurch sehr tolle Sachen entstanden sind. Mhm. Und das Kind hat sich auch was Schickes gebastelt, was wir jetzt heute mal abgemacht haben, weil es nicht mehr geleuchtet hat. Das hat er geschenkt bekommen. Ach so, das hat er geschenkt bekommen. Das hatte er also nicht sich selber gebastelt. Nee, aber er hatte sich sowas Ähnliches gebastelt, ja. Möglichst viele LEDs an eine einzige Batterie ranzubekommen. Das sah sehr schick aus. Ja. Ja, also er hat da schon durchaus auch selber, ohne jetzt wahnsinnig viel Betreuung zu brauchen, da selber auch gebastelt und so. Und er ist jetzt nicht so der Bastelfreak, also von daher war das schon echt eine Leistung. mit Fluchen, aber alle haben geflucht zwischendurch. Von daher, auch echt. Also von daher war das schon. Ja, das Fluch war zum Beispiel echt toll. Das hat mir wirklich einen großen, genau, es hat mir großen Spaß gemacht. Dieser, es hat zwar alles überhaupt nicht funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber ich habe tolle Sachen gesehen und ich habe auch andere Leute noch mitbekommen, die auch noch, genau wie ich, danach noch ein bisschen weiter gebastelt haben und dann noch gesessen haben und noch irgendwelche illuminierten Röhren gebaut haben und so. Genau, und irgendwelche da. Es war noch ein schöner Icebreaker, glaube ich, um erstmal überhaupt irgendwie auf der Veranstaltung an dem Ort, auch wenn es dann der zweite Tag sogar sozusagen schon war, aber irgendwie nochmal anzukommen, schon mal irgendwie so ein, okay, wir sind jetzt zusammen in einem Raum, in einer Gruppe, und müssen uns jetzt aber noch gar nicht so groß thematisch austauschen, sondern können halt dann erstmal so ein bisschen zusammen rumbasteln und irgendwie auch Quatsch machen und sich irgendwie gegenseitig helfen. Und das macht ja auch eine gute Stimmung und auch irgendwie zusammen kreativ zu sein und sowas. Ich finde, das macht eigentlich auch immer, dass es irgendwie schafft was sehr Positives. Ja. Und als Dekorationselemente eignen die sich auch hervorragend. Was auch super ist, ist einfach so, Wasserbombe oder kleinen Luftballon über so drüber zu ziehen. Es muss noch nicht mal aufgepustet werden oder sowas und sieht trotzdem echt schick aus. Mhm. Ja. Genau, eine Person hatte einfach nur eine unaufgeblasene Wasserbombe über eine LED gestülpt und es sah super aus. Sah aus wie so eine glühende Zigarette, also wie so eine riesige glühende Zigarette oder so. Ich habe das dann am Partyabend auch gleich nochmal nachgebaut. Ja, das ist echt ganz gut. Ich mach mal Sternchen Green auf. Ich bin sehr, sehr gespannt. Als Early Adopterchen konnte ich davon einfach nicht vorbeigehen. Du möchtest gar nichts davon. Ich würde tatsächlich eher nur so einmal dran nippen wollen. Ich bin jetzt gar nicht so mega. Das hat schon mal eine fiese Farbe. Echt grün. Mach mal so ein bisschen wenig rein, ne? Ja, ich bin ja gar nicht so ein Waldmeister. Genau, hier steht nämlich auch drauf. Extra viel Waldmeister. Vielleicht könnten wir es auch mit Stößchen. No. Vielleicht könnten wir es auch Stößchen mit Stößchen mischen. Das stimmt, das könnte man mal probieren. Ja. Ich möchte das Putri. Also, Stößchen? Stößchen. Yeah. Ich glaube, mein Leben ist zu süß. Love it. Ja? Ja. Dann müssen wir öfters wieder in die Osterstraße. Ach, echt? Ja. Du kannst auch nicht so auf den Tisch hauen. Entschuldigung. So. Oder dir den schicken Getränkeladen um die Ecke anhauen, ob sie das vielleicht anschaffen wollen. Krass. Ist auf jeden Fall sehr trendy gemacht. Also es ist extrem süß. Und es schmeckt wirklich original nach Waldmeister-Pudding. Aber so richtig doll. Und ich hätte gern Stößchen rein. Achso, das geht. Stimmt, ja. Jetzt müssen wir ganz kurz hier die Reproduktionstätigkeiten dazwischen schieben. Aber das muss ja auch alles, das Private ist politisch und so. Ja, genau. Wir bringen mal wieder alles, was auch wichtig ist, machen wir transparent. Genau, jetzt trinken wir also jetzt doch noch Prosecco. Yeah. Kann man es? Den haben wir nämlich einfach aufschrauben. Echt? Wow. Den haben wir nämlich geschenkt bekommen als Dankeschön dafür, dass wir... Das mitorganisiert haben, tatsächlich. Das ist total nett. Ups. Ja, es wird ein bisschen, aber wirklich nicht viel heller. Also es ist immer noch sehr schön. Wollen wir das fotografieren vielleicht? Das können wir vielleicht mal machen. Vielleicht so vorne, ich habe den von euch einen Moment gefunden. Meinst du es nämlich draußen? Ich würde es mal kurz holen. Aber du möchtest das gar nicht... Ich probiere es mal kurz bei dir. So, fängt an zu giggeln. Das wird schon. Das machen wir mal weg, das ist nicht hübsch. Das ist Werbung für Real. So vielleicht. So, dann nehmen, ich dachte so von oben vielleicht. Live hat jetzt hier das Foto gemacht. Genau, so aufregend. Kannst du das Setting hier noch verändern? So, das wäre so ein bisschen so. Sehr schön. Ah, zeig mal. Oh ja. Ja, das kann man sehr schön erkennen. Jetzt ist natürlich der Stift dann noch. Naja, gut, okay. Macht nichts. Im Hintergrund kann man auch schon erkennen, das passt auch schon wieder gut zum Gendercam, denn es gab auch eine Podcast-Session, die ich mir noch nicht angehört habe. Ja. Bei der ich im Vorfeld echt rumgequakt habe, dass ich gerne dabei sein möchte und dann nicht dabei war. Was ich auch so ein bisschen schade finde, aber es ist ja alles dokumentiert. Hier mache ich auch schnell einen Seitenschlenker, es ist alles hervorragend dokumentiert. Ja, das war auch, das ist, glaube ich, das ist die erste Veranstaltung, an der ich irgendwie teilgenommen habe, so in diesem, mit etwas freierem Rahmen und irgendwie hohes Maß an selbstverantwortlichem Handeln, bei denen so gut das geklappt hat, was das so Dokumentation genau angeht. Ja. Das stimmt. Da war die Ansage vorher, das bitte zu tun. Das war mehr so eine von außen aufoktroyierte Ansage, weil wir hatten Geld bekommen von der Bundeszentrale für politische Bildung, unter anderem. Und die hatten gesagt, sie finden das voll komisch, dass vorher nicht klar ist, was passiert. Und sie wollen dann hinterher eine extra ausführliche Dokumentation haben, was denn jetzt passiert ist. Und da, wir ja gerne das auch nochmal machen wollen, das Datum steht jetzt auch schon fest. Das ist ziemlich genau ein Jahr später jetzt auch. Also irgendwie so 11. bis 14. oder so, Mai. Ich bin kurz verwirrt von Jokos Kurzbahn. Joko muss kurz den Tisch noch nebenbei abtupfen. Entschuldigung. Und da es ja später auch wieder Geld geben soll, hatten, glaube ich, alle auch ein großes Interesse daran, das auch wirklich zu dokumentieren. Und den Link werden wir natürlich auch nochmal hier drunter setzen. Genau, es gibt eine Post-Trish-Seite und da stehen wirklich ausführliche Dokumentationen und Verweise zu anderen Dokumentationen zu den jeweiligen Workshops drauf. Das verlinken wir auf jeden Fall. Ja. Ist auch extrem spannend, da nochmal reinzulesen. Ist natürlich auch schwer einzuschätzen, wie gut sich dann irgendwas auch wieder so herauslesen lässt, wenn man jetzt so gar nicht dabei war. Aber ich finde es trotzdem irgendwie so, um irgendwie zu wissen, worum es geht oder auf welche Art und Weise da über Themen gesprochen wurde, ist ja spannend. Es gibt sogar ein Video. Ein Video? Ja. Von dir. Von dir, genau. Was ich nur einfach kurz sagen wollte, im Hintergrund des Fotos ist nämlich unsere Podcast-Technik zu erkennen. Dein super Computer. Nein, wir haben nicht. Genau. Das ist ja nur nichts Neues. Wow. Das ist Neues. MacBook Pro aufnehmen. Wobei ich ja tatsächlich ernsthaft im Überlegen bin, auch wenn ich vielleicht doch nochmal ein Aufnahmegerät uns zulegen. Das ist wirklich. Deswegen hatte ich das gesagt. Also ein bisschen Aufnahmegerät Neid zu schüren. Ja, neulich, als ich mit Katrin das Nutz aufgenommen habe, das ist einfach wirklich ein himmelweiter Unterschied, audiomäßig irgendwie. Und das lässt sich wirklich so viel angenehmer hören. Also ich entschuldige mich schon mal jetzt wieder für die schlechte Aufnahmequalität. Das gehört einfach jetzt momentan noch dazu. Ja, aber so anderthalb Jahre Podcasten, ich finde, da kann man jetzt auch mal langsam. Hm. Wenn wir immer noch weitermachen wollen und einfach nicht aufhören wollen. Mein Prosecco schmeckt übrigens nach Waldmeister. Ich weiß noch nicht, wie ich das finde. Ich finde es super. Ich finde es auch sehr, sehr lecker. Naja, also. Die Leute waren sehr begeistert. Extrem gute Rückmeldung bekommen. Übers Internet auch. Was ich noch sagen wollte, ist, ich habe von einer Person, die nicht da war und die auch gar nicht wusste, dass es stattgefunden hat und der ich das erzählt hatte, dass ich da war, bin ich sofort explizit gefragt worden, ob das nur für interne Leute war oder ob man da irgendein Produkt, irgendwas sehen kann, irgendwas, was dabei entstanden ist. Wo ich dann ganz stolz eben auf diese Posterous-Seite verweisen konnte und die Person da sehr zufrieden damit war, dass es das gibt. Das damit hat sich ja die Frage auch so ein bisschen geklärt, ob das jetzt zugänglich für Leute ist, die da nicht waren. Ich weiß es nicht, wie es inhaltlich ist, aber die Person war auf jeden Fall sehr begeistert davon, dass es tatsächlich nicht nur für die Leute, die da waren, was ist, sondern die hat sofort, also ohne, dass ich irgendwas gesagt habe, sofort gefragt, gibt es da jetzt irgendwas, kann man da jetzt irgendwas lesen irgendwo oder irgendwas angucken oder so, oder ist es jetzt nur für die Leute, die da waren? Nein. Nein, nicht. Halt doch. Ein. Es gibt. Ich schicke dir einen Link. Ein Link wird kommen. Ja. Ich werde einen Boten mitschicken, der wird einen Link bei sich tragen. Ja. Ich habe also so letztendlich hatte ich jetzt auch an relativ wenig Workshops oder Sessions oder sowas teilgenommen. An was hast du denn teilgenommen? Du hast LEDs gebastelt. Ich habe LEDs gebastelt, auch extended, also noch über die Session hinaus. Ich war so teilweise im ersten Teil des Arduino-Workshops. Du warst teilweise im ersten Teil? Ja, ich war so mit einem Auge, also ich war so zur Hälfte so ein bisschen drauf getrimmt, die Rückkehr des Kindes zu erwarten, also, das gerade einen Ausflug gemacht hatte und ich schon mit Zahnputzen gedroht hatte. So. Und dann war ich nur noch in dem aus. Stimmt das? Female Nerd? Ja, so aus Verlegenheit, so ein bisschen in dem Female Nerds Dings drin gesessen. In dem es einfach, was trotzdem irgendwie eine spannende, also für mich halt, also da konnte ich nicht auf so viel Wissen meinerseits irgendwie zurückgreifen. Jucke ging es ähnlich oder noch schlimmer. Weil es halt so ein totales Name-Dropping und Durcheinander, also es war halt echt so alles zusammenschmeißen, wem fällt was ein zu Female Nerds, Figuren im Popkulturbereich. Also da gäbe es dann eben vor allem irgendwie Fernsehserien und so. Und da wurden einfach mal so Namen und Figuren gesammelt und ein bisschen drüber diskutiert, was die dann eigentlich dann so erstens zum Female Nerd macht, wie diese Figur irgendwie eingesetzt ist, also was so ihre Position in dieser Produktion drin ist, weil es dann zum Beispiel so als, weil sie halt meistens dann eher so die Sidekicks eben darstellen, die nicht die Hauptfigur einer Serie oder zu den Hauptfiguren einer Serie gehört meistens. Also es war trotzdem irgendwie ganz interessant mitzuhören, aber es war halt eher, also da saß ich jetzt auch eher so ein bisschen konsumierend drin und habe einmal auf den Kapitalismus geschimpft. Ja, und das war's. Man immer macht. Auch sich immer mit Mission erfüllt, einmal auf den Kapitalismus schimpfen. Ja. Ich hätte deswegen auf den Kapitalismus geschimpft, beziehungsweise nochmal dazu ermahnt, das als Perspektive mit drin zu haben, weil es halt dann immer so, weil die Frage da drin aufkam, so okay, aber wie geht man jetzt sozusagen mit dem um, was man jetzt gesammelt hat und eben so diesen Wunsch von, warum kann es denn nicht mal, also so, es müsste doch mehr positive Bezüge als mit Identifikationspotenzial irgendwie geben für Mädchen zum Beispiel, als dass es irgendwie auch weibliche und oder feminine Positionen oder Figuren gibt, die eben sich super mit Technik auskennen können und irgendwie schlau sein können, ohne dass sie dann gleich sofort irgendwie noch heterosexuell begehrlich verwurstet werden müssen und also so verschiedene Sachen. Und das finde ich halt dann so ein bisschen schwierig, weil, also so, ich werde nicht den Öffentlich-Rechtlichen schreiben und ich werde auch keinen Fernsehsendern oder Filmproduktionen schreiben und sagen, ey, macht da mal was mit euren Figuren. Sondern finde es halt eher spannend, eben dann zu sagen, das ist eine Strategie, die sich eben zusammenzusetzen und mal zu sammeln und das irgendwie hervorzuheben und vielleicht auch einfach mal wichtiger, um zu sagen, so, das ist trotzdem wertvoll oder das ist eben wertvoll, dass es irgendwie Figuren gibt und da können sich Leute was rausziehen und das muss dann vielleicht auch gar nicht so durchgängig die Superheldenfigur sein innerhalb eines Filmes oder einer Serie, sondern genau das und das funktioniert trotzdem. Und ich habe auch noch eine aus der Zeichentrickserie Chip und Chap, die ich auch früher als Kind geguckt habe, wurde halt auch, hat halt auch noch einer gemeint, dass der Trixie, die da drin vorkommt, ein Backenhörnchen, wie die anderen, eben auch eine Female Nerd-Person darstellt. So. Das fand ich irgendwie nochmal so ganz erhellend. Stimmt. Fand ich irgendwie ganz lustig. So. Ansonsten habe ich eher auch nur so Eröffnungsdiskussionen dann eben mitbekommen. Hatte mich aber auch im Voraus einfach so ein bisschen gefreut, auf ein paar Leute zu sehen, mal aus Hamburg rauszukommen. So. Und habe auch im Nachhinein gemerkt, dass vielleicht so manche Ansprüche oder manche Sachen, die ich spannend finde, vielleicht auch einfach gar nicht so dringend dort stattfinden müssen. Und ich auch gar nicht so im Stande war, das zu machen. Also ich habe auch gemerkt, ich war einfach nicht so fit. Und man muss einfach dann doch so ein bisschen Power haben, um dann sowohl sich irgendwie in total viele Sachen hintereinander so zu setzen, so alles mitzunehmen, was geht, plus auch noch selbst was anzubieten, was dann auch wieder irgendwie bedeutet, dass man so ein bisschen da sein sollte, geistig. Nächstes Jahr. Ja, nächstes Jahr oder an einem anderen Ort. Ich bin da sehr frei. So, aber das war so erstmal das, was ich so mitgemacht habe. Du hast noch die tolle Auftaktlesung gemacht. Ah, den Opener. Den Opener. Den Opener, das stimmt. Ja, der ist sehr toll. Gut angekommen. Also ich habe ihn, nur im Nachhinein auf dem Video sehen können. Und ich fand es super. Also ich hab ihn auf Arbeit gesehen. allerdings ohne Ton und nur die Folien sozusagen dadurch. Und ich habe wirklich giggelnd vorm Rechner gesessen. Das ist extrem lustig. Vielleicht können wir das auch nochmal speziell verlinken, weil es wirklich sehr großartig ist. Also Steff hatte... Kann man mich sogar im Dunkeln sehen. Ja, schlecht beleuchtet. Ganz kurz, darf ich dich um Feuer bitten? Ja, darfst du. Dann kann Juko auch gerne weiter erzählen. Nein, ich wollte nur kurz für alle, die halt nicht dabei waren, bevor wir uns hier verstricken in Fachdiskussionen. Steff hatte einfach von mehreren feministischen oder Blogs mit feministischen Inhalten sich Suchbegriffe geholt, über die Leute auf die Blogs gekommen sind. Abstruse Suchbegriffe. Und hat die dann ein bisschen strukturiert zusammengefasst und vorgelesen. Das waren einfach teilweise haarsträubende Sachen. Total super. Ja, ich dachte so als... Ich hatte halt einfach so das Bedürfnis, einen etwas lockeren Einstieg in diese ganze Veranstaltung zu haben, als jetzt irgendwie direkt, die meisten sind gerade erst angekommen, Freitagabend, und dann irgendwie gleich sofort mit einer, nachdem so der organisatorische Teil dann irgendwie durchgekaut war und zumindest schon mal sowas wie eine kleine Vorstellungsrunde gab, dann sofort in eine inhaltliche Diskussion einzusteigen, halt irgendwie nochmal so ein bisschen ein Spaßelement reinzubringen, einfach nur unter dem Aspekt, dass wir aus positiven Gründen da sind oder, ach, keine Ahnung. Ich glaube, ich fand es einfach lustig, so als empowernder, als so irgendwie so empowernde Perspektive auch sagen, so, es kommt zwar immer mal wieder eine Menge Idioten auf die Idee, eine Menge Scheiß zu schreiben als Reaktion auf queer feministische Äußerungen im Netz, aber es kommt eben auch vor, dass anscheinend Leute über sehr, sehr lustige Wege auf solche Themen stoßen. Mhm. Und vielleicht tatsächlich auch was dadurch passiert. Also wenn ich so aus den Kommentaren zum Beispiel von unserem Podcast entnehme, wie Leute dann auch zufällig, irgendwie immer zufällig auf unseren Podcast gestoßen sind oder auf Alter Scheiter gestoßen sind und irgendwie dann hängen geblieben sind oder das irgendwie spannend fanden, so denke ich mir, warum nicht? Warum hat da, oder es hat sich zumindest jemand geärgert und sich gefragt, so, warum wird das angezeigt? Warum gebe ich irgendwelche Schmuddelbegriffe ein und dann taucht auf einmal irgendwie ein Mädchenblock auf oder so. Ich finde, das irgendwie, es hat was sehr Subversives und das finde ich toll, wenn man das auch mal so sichtbar macht, dass wir irgendwie überall, wir sind überall. Ich finde auch, dass das was Subversives hat. Also, ich glaube, so bei Heiter Scheitern ist einer der Dauerbrenner-Suchbegriffe Genitalien oder alles, was so mit Genitalien zu tun hat. Mhm. Und ich finde es super, dass Leute dann irgendwie einfach blöde Fotos suchen oder sowas und dann auf unserer Seite landen. Und dann, wenn sie sich irgendwas anhören, dann vielleicht explodiert ein paar Gehirnzellen oder so. Ich finde ja einen Podcast anhören schon was sehr Anstrengendes oder was sehr Forderndes. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich so weit kommt, aber dann ich lesen glaube, sie sich trotzdem wenigstens die Texte durch. Was ist irgendwie? Ich find das Keuchen super. Oder so. Was ist das denn? Doch, ich finde es gut. Also ich finde so diese Überlegung, dass man nach Sachen suchen kann, die irgendwie eher so in die Porno-Ecke gehen oder so, dass man darüber halt feministische Inhalte findet, finde ich super. Mhm. Also so, als ob irgendwie, wenn jemand in einen Laden geht, in einen Sexshop und sich ein Porno kauft und dann irgendwie so ein kleiner Flyer von irgendeiner feministischen Gruppe noch drin liegt oder sowas. Also so als... Bling, irgendwas auf einmal so aufblitzt. Ja. Potenzial, das man nicht unterschätzen. Nein, wir werden damit auch was tun, mit genau solchen Sachen. Haben wir ja schon. Auch ein Produkt des Gender Camps ist ja da, genau. Ach so, ja. Genau damit auch was zu tun. Auch mit so Suchbegriffen? Ja, ja. Ah, okay. Also okay. Ich kann das ja mal ein bisschen erzählen. Das war, genau, das war ja auch so ein sehr großes Thema. Das hat sich ja wahrscheinlich auch im Vorfeld schon so ein bisschen angekündigt, dass das so ein dickes Thema sein wird, ne? Genau, es ist, ist ja ein Thema, was ja immer wieder so im Zusammenhang mit Internet und Feminismus auftaucht, ist ja so, wie geht man mit Trollen um, wie geht man mit Leuten um, die irgendwelche Hasstiraden in Kommentaren loslassen, die furchtbare sexistische Kommentare loslassen, die total unter die Gürtellinie gehende Meinungen kundtun und so. Und alle, die außer wir, die sind glaube ich zu klein, aber so diese ganzen Blogs, die halt irgendwie so Mädchenblog, von Mädchenblog weiß ich das, vom Genderblog weiß ich das, und von anderen auch, dass sie immer wieder damit zu kämpfen haben, dass sie fiese Kommentare kriegen irgendwie und fieseste Diskussionen irgendwie immer wieder damit umgehen müssen, dass halt irgendwie Diskussionen auf einer komischen Ebene laufen und so. Und da gibt's halt auch immer wieder mal Diskussionen darüber, wie geht man eigentlich damit um, was macht man damit irgendwie. Da gab's dann zum Beispiel, wo ich auch nicht war, aber was ich so ganz spannend fand, da gab's so eine Person, die hat angeregt, mal zu versuchen, über diesen doch weit verbreiteten Hausrechtsgedanken hinaus damit umzugehen. Also der Hausrechtsgedanke ist halt mein Blog, meine Party, mein Zuhause, wer mir blöd kommt, den schmeiß ich raus. So, das ist ja erstmal ein relativ leichter Umgang damit, ist einfach sich darauf zu berufen, dass es halt irgendwie hier, also halt irgendwie die eigene Party ist und dass man es selber entscheidet, was da drauf, was auf dem Blog steht und was nicht. Und diese Person hat halt eine Diskussion angeregt, mal über diesen Gedanken hinaus zu versuchen, einen Umgang damit zu finden. Ich war da nicht, kann da nichts zu sagen. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob da irgendeine Dokumentation dazu auf Poster ist. Ist da eine? Ja, dann muss ich mir die nochmal durchlesen. Ein bisschen zumindest, ja. Naja, und was halt auch eine Geschichte war, das hatte ich auch hier schon mal erzählt, ich glaube sogar beim letzten Podcast war das erst, bei der letzten Folge, dass es so die Idee gibt, eine Seite zu machen, auf der solche Kommentare, so Hasskommentare und ähnliche Sachen gesammelt werden und die ganz viel Werbung beinhaltet und die dann sozusagen die Werbung und das Geld, was sozusagen damit dieser Werbung verdient wird, dann wiederum feministischen Projekten zukommen zu lassen. Und da gab es halt auch eine Session zu und da war ich auch dabei und es ist tatsächlich auch jetzt angedacht, dass das passieren soll. Wurden auch schon so ein bisschen Kompetenzen verteilt und wer hat Bock zu was und was muss noch beachtet werden, so rechtlich und technisch und wie macht man das mit, wer darf da was drauf posten, wie wird da überhaupt drauf gepostet, wie wird entschieden, wo das Geld hinkommt, wie ist das eigentlich mit den Steuern, wie ist das eigentlich mit der ganzen administrativen Geschichte von sowas und so. Und das war, und da war schon die Idee, dass so eine Seite tatsächlich, die wird natürlich einfach extrem viel die wird natürlich sehr viel Content generieren, wo dann eben so ganz viele Suchbegriffe drauf stoßen werden, die halt dann eben solche Sachen suchen, die dann auch so eher so auf so diesen feministischen Blogs landen, worüber wir gerade gesprochen haben. So. Und da war schon so die Idee, halt so eine Seite zu machen, wo dann halt die Leute, die halt nach sowas suchen, dann auf diese Seite kommen und dann hoffentlich irgendwie auch irgendwie mehr oder weniger zufällig irgendwie auf so einen Link klicken, irgendwie auf so einen Werbelink klicken und dass die vielleicht gar nicht genau wissen, wo sie da eigentlich gelandet sind. So, also ich hatte das Projekt ja immer eher so verstanden, dass man das sozusagen als Unterstützungsprojekt macht. Also dass man halt wirklich direkt bewusst drauf geht, um erstens mal zu gucken, ey, was geht denn so? Oder wie ist denn gerade so die Lage von was geht denn da so ab bei diesem Thema? Von was für Art von Kommentare wird denn da gepostet in den verschiedenen Blogs? Und da sozusagen auch unterstützend dann auf irgendwelche Links zu klicken, sehr bewusst, um da sozusagen mit feministische Projekte zu fördern. Aber eben ein anderer Gedanke war auch, der war mir vorher noch gar nicht gekommen, da tatsächlich auch einfach die ganzen Leute hinzuschleusen, die halt irgendwie solche Sachen suchen. So. Ich dachte, es geht auch teilweise darum, dass die Kommentare halt nicht mehr in den Blogs selbst veröffentlicht werden, sondern auf diese Müllhalde geschubst werden, sodass man aus den Kommentarfeldern halt verwiesen wird, wenn man gerne einen nicht sichtbaren Kommentar lesen möchte, dann muss man halt dahin gehen und da gucken. Genau, das ist die Idee. Stattdessen einen Link zu setzen, dorthin. Also den Kommentar nicht dort zu veröffentlichen, sondern einen Link zu setzen zu der Seite, wo der dann zu finden ist. Es ist Freitagabend in Hamburg. Es gibt ein Feuerwerk. Ach. Deswegen auch immer. Weil Freitag ist. Es ist Freitag. Es ist kein Dom, aber es ist Freitag. Naja. So ein Meme. So ein Hamburg-Meme. Ja. Das war, also da war ich halt auch zum Beispiel. Genau, das ist auch ziemlich gut dokumentiert. Und das geht halt auch noch weiter. Da kann man sich auch noch schlau machen. Genau, da gibt es auch schon eine Mailingliste zu dem Thema. Und eine Projektleitung. Ich finde es super, weil es mal aus dieser Denkschleife rausgeht von Zensur oder Nicht-Zensur. Weil es nochmal einen anderen, einfach dann mit nochmal anders aktiv umgeht. Das finde ich ziemlich gut. Ja, also ich finde es eigentlich ganz schön, weil das halt schon, das ist halt so ein Ding von das müsste man mal machen und das ist natürlich genau der richtige Ort gewesen dort, um dann mal wirklich konkret zu sagen, okay, dann lass uns das mal machen. Jetzt fände ich es wirklich toll, wenn es umgesetzt wird. Und du, was hast du besucht? Ich? Also ich wollte eigentlich nochmal fragen, bei der Anfangsdiskussion, bei der Fishbowl, habt ihr Lust dazu noch was zu sagen? Da war ich ja nicht da. Ich kann kurz zu der Idee sagen, was so die Idee war, was so grob Thema war als Eingangsdings für das Fishbowl-Ding. Aber das Prinzip war, dass es sich sozusagen verselbstständigt, so eine Diskussion. Und im Prinzip fand ich sehr lustig, habe auch zum ersten Mal an sowas teilgenommen, an einer sogenannten Fishbowl. Dass es einen Stuhl innen und Stuhl aus gibt. Speziesismus. Ja, genau, du alter Tierbefreier. Hast du gelernt, ne? Das muss ich jetzt. Entschuldigung. Und das, also so Hauptprinzip ist, dass nur der Stuhl-Innenkreis sprechen darf. Dass es immer mindestens einen Stuhl gibt, der frei ist im Innenkreis und sozusagen Leute, wenn sie, die im Innenkreis sitzen, keine Lust mehr haben zu sprechen oder an der Diskussion teilzunehmen, eben rausgehen. Oder wenn Leute einfach merken, ich habe jetzt Lust, was zu sagen oder mitzudiskutieren, dann eben reingehen und wenn damit alle Stühle besetzt werden, dann muss halt jemand anderes den Platz räumen. So. Ich finde, es hat auch kritische Punkte, irgendwie was so Redeverhalten, Raumeinnahmen und sowas angeht. So, das ist schon auch nicht ohne. Also da lohnt sich schon ein Auge drauf zu haben, habe ich auch gemerkt während der Diskussion. Also es hat gut geklappt. So, ich fand, es hat super geklappt. Und um den Anfang so ein bisschen zu erleichtern, haben sich eben die Leute, die das Gender Camp organisiert haben, in den Kreis gesetzt. Und Ausgangspunkt war dann so, was waren deine erste Erfahrungen im Internet mit, also Geschlecht, so ganz grob, ganz weit gefasst, so wann man sozusagen über das Thema Geschlecht oder so im Internet so irgendwie über was drüber gestolpert ist oder sozusagen, wann es irgendwie so markant wurde. Oder wodurch. Und also einfach so ein bisschen eine persönliche Erfahrung von Erzählung von, okay, wir sind halt jetzt Gender Camp, heißt ja nun mal auch die Veranstaltung, das so als Eingangsding zu nehmen. Weil hätte ich auch nicht gedacht, dass das irgendwie so gut funktioniert, aber Das ging echt. Ich fand es ein bisschen träge. Ja, ich meine, es war der allererste Abend, so. Aber ich fand wiederum, die Diskussionen waren irgendwie fließend oder es gab irgendwie immer mal wieder Themenwechsel und irgendwelche Ausflüchte. Und ich fand es aber trotzdem, wurden irgendwie einige interessante Sachen geschnitten. Es ging zum Beispiel um sowas wie, es hat sich sehr, sehr viel um sowas wie Geschlechtsuneindeutigkeit im Netz gedreht. Also irgendwie so diese Idee, sich eben uneindeutig im Netz zu bewegen, was irgendwie auch mal so versucht war, wurde so ein bisschen verstärkt zu machen, auch von feministischen Seiten aus oder so, dass so Internet ja auch die Möglichkeit bietet, sich uneindeutig im Netz zu bewegen. Und wie dann so damit die Erfahrungen waren, dass man da auch ganz schön doll irgendwie darauf zurückgeworfen wird oder es eben dann doch eingefordert wird, sich irgendwie zu verorten. Ja, ich fand dann, das war so mein Beitrag, war dann eher mal zu behaupten, dass einfach, oder ich hatte das Gefühl, dass Uneindeutigkeit und Neutralität dann so zusammengeworfen wurden. Dass, also so, wenn man geschlechtsuneindeutig ist, sich so als neutrales Wesen durch durch den Raum bewegt. Das war eher so eine stilistische Frage, die ich dann so eingeworfen hatte. Das, oder ich habe gemerkt, so, das finde ich eigentlich ganz spannend. Und das war für mich eher nochmal so eine Erkenntnis von der Diskussion für mich aus, irgendwie so, wo ich in Zukunft auch nochmal drauf achten werde, wenn es nochmal als Thema irgendwie aufkommt, was so Neutralität und Uneindeutigkeit angeht. Weil es eh gerade Thema ist für mich. Dazu sage ich aber später nochmal was. Okay. Das merke ich mir. Ja, also es war. Ich glaube, es war eine gute Art, irgendwie das zu starten, um irgendwie so überhaupt mal ein paar Fässer aufzumachen an Themen, um miteinander ins Gespräch zu kommen. So fand ich, also ich fand's ganz gut. Besser als jemand macht einen Input und Leute stellen dann vielleicht noch Fragen dazu oder fangen an zu diskutieren und es gibt irgendwie ein, zwei Personen, die dann auf irgendeine Art und Weise vorne sitzen und Publikum, sondern irgendwie so dieses im Kreis sitzen und auch einfach, viele haben auch einfach nur sozusagen zugehört, aber viele haben auch mitdiskutiert und es war auch echt ein Wechsel da. Ich bin ja das sehr spät. Schön. Entschuldigung. War fertig. Okay, ich bin ja sehr spät dazugekommen, das heißt, ich habe da eigentlich gar kaum mehr irgendwas mitgekriegt. Aber was ich ganz spannend fand, war, dass ich mich gefragt habe, ob das eigentlich so. Also, er lädt hier irgendwas runter. Ich habe nichts runtergeladen. Ich habe eine. Marlene, was hast du gemacht? Ich habe. Was ist hier los? Rechtfertigung. Ich habe eine Push-Notification auf den iPod bekommen. Was ich ganz spannend fand, war, dass ich mir relativ schnell überlegt habe: Okay, es ist eine andere Form von Diskussion, weil... Ich muss mal ganz kurz fragen, hast du mir da jetzt auch noch Waldmeister reingemacht? Nein. Ich hätte gerne noch einen Schluck Waldmeister. Weil halt nicht... Ich rede einfach weiter. Ja. Weil halt nicht Leute vorne sitzen und es ein Publikum gibt, das so statisch ist, sondern weil das Publikum irgendwie... Oder Referierende und Publikum sich austauschen. Aber was ich schwierig daran fand, war, ich glaube, ich hätte mich jetzt erstmal da nicht reingesetzt, weil ich so dieses Gefühl von Publikum im Rücken extrem merkwürdig fand, als mir das so angeguckt hat. Das fand ich auch ganz merkwürdig, als ich drin gesessen habe. Ich habe am Anfang auch noch so gesessen, dass ich die meisten hinter mir hatte. Mhm. Das war schon ein bisschen komisch. Also das war ein bisschen wie Podcasten. Ja, das fand ich auch. Das ist mir so sofort aufgefallen an dieser Sitzordnung. Aber ich hätte es gerne selbst dann nochmal ausprobiert, aber dafür war ich halt zu spät. Dafür hat es sich dann für mich nicht angeboten, dann noch irgendwie in die Diskussion einzusteigen. Aber also findet ihr das generell unangenehm, wenn ihr irgendwie Leute im Rücken sitzen habt? Ja, vielleicht liegt es auch daran. Ich finde das generell unangenehm, ja. Ich gehöre so zu den Personen, die, wenn es geht, immer auch in der Kneipe oder im Restaurant immer so sitzt, dass ich niemanden im Rücken habe. Also, Das auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich fand das ganz gut. Also ich fand das als, also als Opener, als Idee ganz gut. Ich fand die Diskussion ein bisschen träge, aber um einfach mal so die Leute auch so ein bisschen einzuschätzen und wer sitzt denn da so. Und wir hatten zwar vorher eine Vorstellungsrunde mit so Tags gemacht, so alle Leute haben sich mal vorgestellt und haben sich so Tags gegeben. Das fand ich zum Beispiel halt nicht so richtig geglückt. Da ist so die Information, okay, wer ist das jetzt? Und ne, also bei 45 Leuten und auch vielleicht irgendwie ein bisschen viel. Da habe ich mir jetzt nicht so viel gemerkt. Aber bei dieser Fishbowl-Diskussion hatte ich zumindest von einigen Leuten, die ich halt auch vorher nicht kannte, so eine Idee davon, okay, aus welcher Ecke kommen die denn, ne? Und was ist so deren Thema oder wie denken die so über bestimmte Dinge nach und so, die jetzt thematisch auch mit dem Gendercamp zu tun haben. Und das fand ich schon eine ganz gute, also dafür fand ich es ganz gut, um einfach auch zum Zuhören dann, ne? Weißt du, was da so, worüber reden die so, was ist denen wichtig? Über die Tags würde ich mich gerne nochmal später nochmal gesondert unterhalten. Das können wir auch jetzt machen. Jetzt? Ja. Die fand ich nämlich echt schwierig. Habe ich im Nachhinein gemerkt. Also in dem Moment, also das Prinzip war große Vorstellungsrunde und jede Person sollte 3 Tags nennen, die auf die aktuelle Situation zutreffen. Und ich habe während der Vorstellungsrunde, ich bin relativ spät erst dran gekommen und ich habe gemerkt, dass ich auch als ich sehr spät erst dran gekommen bin, immer noch nicht klar hatte, was ich dazu eigentlich sagen soll, will, kann. Und ich fand es aus meiner persönlichen Positioniertheit raus sehr schwierig. Also ich habe gemerkt irgendwie, ich habe an dem Ding gemerkt, so es dauert lange, bis ich drankomme und ich bin extrem gestresst die ganze Zeit, bis ich drankomme und mir fällt immer noch nichts ein, dass da irgendwas nicht funktioniert für mich. Und ganz konkret hing das tatsächlich auch an Trans dran, weil ich die ganze Zeit überlegt habe, okay, kein Schwein benennt sich hier gerade, irgendwie positioniert sich irgendwie, obwohl es ein Gendercamp ist, obwohl es ein queer-feministisches Gendercamp sein sollte. Oder zumindest war das irgendwie im Dunstkreis. Es haben ein paar Leute irgendwie sowas gesagt wie queer oder Gender oder so, häufig in Verbindung mit Gender Studies. Und ich fand es total schwierig, dann so Zugriff darauf zu kriegen, was okay ist zu sagen, was zu persönlich ist, was irgendwie eine Information ist, die eigentlich sinnvoll wäre in diesem Moment, weil sie auch meine Position in diesem Raum bestimmt oder so ein bisschen festmacht, was ja manchmal notwendig ist bei einigen Positionen, aber dann irgendwie total schräg ankommt, weil alle anderen irgendwie eher so über ihre Projekte und ihre Interessen oder sowas sprechen. Also da habe ich mich sehr unwohl mitgefühlt im Nachhinein. Also das finde ich tatsächlich nochmal spannend zu überlegen, ob das jetzt so ein sinnvolles Konzept ist, sowas zu machen. Oder ob das tatsächlich auch für alle Leute gleich sinnvoll ist oder gleich machbar ist oder sowas. Also wo du das jetzt sagst, fällt mir dazu ein, ich wusste von Anfang an, was ich sagen werde und ich bin davon auch nicht abgewichen, habe aber während ich das gesagt habe oder kurz vorher auch schon so gemerkt, das passt gar nicht. Die anderen sagen alle ganz andere Sachen. Ich habe es dann trotzdem gesagt, ich habe mich dann positioniert. Stimmt, du hast dich positioniert, ja. Und das Lustige war, es gab halt immer schon irgendwelche Diskussionen, also nee, nicht Diskussionen, überhaupt nicht Diskussionen, sondern irgendwelche, ja, so ein Murmeln oder irgendein Kommentar aus der Menge, also sowas wie ein interessiertes Nicken oder nochmal eine kurze Pause, nachdem das gesagt wurde, oder ein Aha oder irgendwie ein Lachen, weil es halt irgendwie ein lustiger Tag war oder keine Ahnung. Und bei mir, ich habe das gesagt und zack, weiter. So. Und da kam ich mir auch total komisch bei vor. So, also jetzt, wo du das gesagt hast, fällt mir das jetzt auch wieder auf, dass ich das auch komisch fand und schade auch, total schade, weil ich hätte mir da mehr von gewünscht. Ja. Also ich hatte das auch so mehr positionierend verstanden und ich habe mich da relativ klar positioniert und oder zumindest in meinen Augen klar. Und wenn es nicht klar gewesen wäre, dann hätte ich auf Nachfragen erwartet und es kam halt nicht. Also meine 3 Tags waren queer, geek und femme und es wurde halt komplett unkommentiert aufgenommen und als nächstes kam da niemand dran. So. Also das fand ich, da kam ich mir auch komisch bei vor. Also ich finde es auf jeden Fall sehr bezeichnend für das Gender Camp. Das ist auch eine, das, also ich bin nämlich nicht total happy oder glücklich oder so mega zufrieden. Möchtest du Stößchen haben, Joke? Ja, bitte. Ja, deshalb, ja, okay. Ja? Mhm. Wolltest du noch was zu dem abschließend sagen? Ich würde sonst abschweifen. Deswegen. Nee, mach mal. Schweif mal ab. Ich gehe ja konform mit dem Abschweifen. Also ich bin sehr gespalten, das macht es dann wieder so unvereinbar. Ich finde, es lässt sich durchaus vereinbaren, dass man irgendwie manche Sachen total gut findet und manche Sachen einfach nicht so gut findet. So, ich fand die Stimmung gut. Ich fand toll, irgendwie einige Leute mal ein bisschen näher kennenzulernen. Ich fand es schade, dass manche Leute nicht da waren und sowas, aber auch das zeigt irgendwie so, dass insgesamt einfach so eine schöne Stimmung da war. Aber was diese Euphorie angeht, kann ich absolut nicht mitgehen. Also so dieses ungebrochene, Gott, war das toll, Erlebnis. Und das hat einfach ganz viel damit zu tun, dass so viel Unausgesprochenes da drin war. Es hat unter anderem auch was damit zu tun, dass es so eine ganz eigene persönliche Unzufriedenheit für mich, oder dass ich es einfach schade finde. Ich hatte irgendwie vor, irgendwie was zu machen, oder hätte mich gefreut, wenn was stattgefunden hätte zum Thema eben Privilegien eben im Netzbereich, weil es einfach ein Thema ist, was mir seit einigen Monaten immer mehr aufstößt, weil was ich so ein bisschen dann immer am Rande mitbekomme von irgendwelchen Veranstaltungen, die mit Netz und Netzpolitik zu tun haben, was da drin so verhandelt wird oder wie sich Leute einfach bewegen, wie sie sich äußern im Netzbereich, im Bereich von Bloggen und Twittern und allem Möglichen. Also so Punkte von Mobilität, wer ist eigentlich auf welchen Veranstaltungen jetzt schon wieder und genau, zum Beispiel, reist sehr genau, viel rum. Genau, so dieses, wer kann eigentlich überall sein oder wer kann an total vielen Orten sein und ganz viel mitnehmen und ganz viel on- und offline Vernetzung und Bonding und Projekte und was weiß ich was irgendwie machen. Was eben dann auch so an ganz interessanten Stellen sozusagen diesen Internet-Netzwerk-Gedanken dann auch aushebelt, weil es dann eben vielleicht doch was ausmacht, wer wo eigentlich ist oder wer wo eigentlich war. Was so Zugriffe auf Räume angeht und so. Ich empfinde den Netzraum als sehr weiß, als ja, sehr auf jeden Fall bildungsbürgerlich geprägt. Und also es sind einfach so ein paar Sachen. Also diesen Netzraum jetzt hier, ne? Also diesen Gendercamp-Netzraum. Nee, nicht den Gendercamp-Netzraum, sondern es gibt sozusagen auch andere die Räume. Nee, aber so die deutsche Blogosphäre, wie sie im Mainstream sichtbar ist. Ja. Punkt. Also da ist die feministische Blogosphäre auch unsichtbar größtenteils drin. Das ist, aber es ist halt irgendwie so ein und dann, also, aber auch wenn die feministische Blogosphäre dann unsichtbar ist, fällt sie dann auch an dieser Stelle, was so Weißsein angeht, zum Beispiel, oder Bildungsbürgertum, auch wieder mit rein. Und also es gibt einfach so ein paar Punkte, und es geht ja nicht von irgendwie so, oh Gott, es sind alle weiß, und wo sind sie denn nur, die anderen? Sondern klar, es gibt natürlich ganz viele Projekte, es gibt super viele Blogs und was weiß ich was, die sich mit total vielen Themen beschäftigen, die sich mit Rassismus beschäftigen, die irgendwie von Leuten, die, also was weiß ich, ich packe das jetzt alles mal unter die anderen, genauso wie queer, mit rein. Queer war genauso unterrepräsentiert beim Gender Camp. Oder, ja, ich lasse es erstmal dabei. Und ich, also ich merke, ich habe das selber noch nicht so ganz zu fassen bekommen, all das. Ich merke einfach nur, es gibt Punkte, da stoßen mir manche Sachen auf, beziehungsweise ich stolper einfach drüber. Und ich merke, dass ich zunehmend es nicht inakzeptabel finde, dass sich teilweise Leute und Gruppen so ein bisschen abfeiern, als okay, es gibt irgendwie ganz viel Potenzial, was in diesen Netzpolitik-Sachen irgendwie drinsteckt und da kann das bewegt werden und es hat neue Qualitäten. Auch von, man kann sich unter gemeinsamen Interessen wiederfinden, auch wenn man aus ganz unterschiedlichen Ecken kommt. Und trotzdem ist halt so dieses, du bist halt nicht neutral in diesen Räumen. Niemand ist neutral in diesen Räumen. Und niemand, also so, es lässt sich einfach nicht dann wegdenken. Es ist schön, wenn es manchmal irgendwie nicht so diese große Rolle spielt oder wenn man auch mal so zusammenfindet, was vorher vielleicht schwierig war aus irgendwelchen identitätspolitischen Gründen oder so. Aber es ist halt immer die Gefahr da, dass irgendwie ganz viel unsichtbar bleibt, ganz viel hinten wegfällt, ganz viel Unausgesprochenes und einfach auch also die Frage kam nicht auf und das finde ich auch gut, aber es ist halt spätestens, wenn dann die Frage aufkam, ja, wo waren denn die jetzt beim Gendercamp? Oder es haben doch ganz viele die und die Identitäten gefehlt noch beim Gendercamp. Dann, und immer dann so eine Frage, ich kenne das halt von anderen Veranstaltungen, so wie es, ja, wo waren sie denn? Oder so angeht. Und das ist halt immer so ein Zeichen von, da spielen vielleicht Privilegien und irgendwelche gesellschaftlichen Strukturen dann doch eine Rolle. Aber es hat ja niemand gefragt. Nee, es hat auch niemand gefragt, weil es war ja auch alles so, ich glaube, also so dieses, dass sich alle, ich fand, es hat eine sehr hohe Voraussetzung von Homogenität gehabt. Es war alles so glatt, es gab keine, also das ist der Punkt, an dem ich sage, okay, ich habe in wenig inhaltlichen Sessions gesessen, ich habe das nicht mitbekommen, ich habe Diskussionen, die meisten Diskussionen habe ich nicht mitbekommen, die inhaltlich oder politisch angehaucht waren. Aber wenn so eine Stimmung kommuniziert wird, dass alles total super war, dann bedeutet es eben aber auch, dass so eine Homogenität entweder vorhanden war oder vorausgesetzt wurde. Und meistens ist es ja dann eher Letzteres. Dann war es eben doch nicht so homogen. Dann waren es dann doch irgendwie Leute, die von... Bestes Beispiel war für mich so ein bisschen Name-Dropping. Es wurde von irgendwelchen Internetseiten, irgendwelchen Angeboten, Social Web-Geschichten irgendwie gesprochen und es war, und ich selber habe das auch ganz doll gemacht, ich habe auch sehr voraussetzungsreich gesprochen, bei dem einfach auch ein weiterer Satz nochmal zur Erklärung auch ganz nett gewesen wäre, also so von irgendwie, was ist das eigentlich und nicht nur so einen Namen zu nennen und so eine Sensibilität wiederum für solche Sachen kenne ich dann aus anderen Räumen oder weiß ich, dass es eigentlich durchaus praktikabel ist, nicht immer davon auszugehen, dass alle total gut wissen, wovon da eigentlich gesprochen wird. Also es war mir zu Happy Family-mäßig. Ja. Oder zu unkritisch wahrscheinlich. Oder zu unreflektiert dann. Also mir ist es, wir hatten das ja auch direkt nach dieser Tag-Runde, dass du das meintest oder Marleen, dass niemand von uns eigentlich gesagt hat, was heiter Scheitern ist. Wir haben es alle drei erwähnt, aber niemand von uns hat gesagt, was es eigentlich ist. Das heißt, wir sind da selbst auch ganz schön in die Vorwissenfalle getappt. Ich war dann ganz beruhigt. Ich habe beim Film nämlich dann bei dem Vortrag sozusagen, bei dem Input wenigstens noch Podcast gesagt, dass es ein Podcast ist. Hast du dann auch gesagt, dass es ein Podcast ist? Nein, das habe ich nicht gesagt. Na, siehst du? Ja, und noch ganz kurz als so, was meine Differenzierung dann drin ist. Ich weiß, dass viele, viele Leute, die ja beim Gendercamp waren, sich in den letzten Jahren oder über schon sehr lange Zeit mit unterschiedlichen Qualitäten sehr doll auch aufgerieben haben an irgendwie, okay, ich äußere mich feministisch oder queer-feministisch oder queer im Raum, Netz, Internet, äußere vielleicht auch Kritik und ernte dafür irgendwie enorm krassen negativen Gegenwind auch und musste mir ganz schön, oder kann mir ganz schön viel reinziehen, wenn ich das irgendwie möchte und kann da einfach sehr viel diskutieren und es bleibt ganz schön, oder es ist sehr ermüdend und ich habe schon gemerkt, plus, dass eben auch andere Veranstaltungen, die eben auch mit Netzpolitik zu tun haben, auch sehr doll weiß-männ, biomännlich, hetero dominiert sind, dass da viele Leute einfach ein bisschen abgegessen waren und müde und deswegen ist einfach auch ein totales ich nenne das dann immer Wellness-Gedanken, dahinter steckte, dass es einfach auch mal schön ist, irgendwie sich in einem Raum zu treffen, in dem man vielleicht manche Sachen sich einfach auch mal sparen kann. Also sozusagen, dass man sich einfach mal über Themen unterhalten kann, ohne sich dann total rechtfertigen zu müssen. Und sozusagen dann schon irgendwie ein gefühlt etwas sichererer Raum, bei dem man zumindest als Konsens irgendwie hat, so dass antifeministische Hassbeleidigungen blöd sind. Und also dass irgendwie Leute das deswegen auch einfach total genossen haben, mal unter diesen Banner sozusagen sich mal zu treffen und irgendwie eine entspannte Zeit zu haben. So. Und das war auch wichtig und gut. Also ich glaube, das hat einfach total viel gebracht. Und es ist ja auch immer so, dieses mit Gendercamp steht und fällt die Welt auch nicht. Also so ist es irgendwie eine einzige Veranstaltung gewesen, die jetzt irgendwie zum Glück auch nochmal stattfindet und es gibt kein Copyright irgendwie da drauf. Und es kann in vielen Städten zu anderen Zeitpunkten in anderer Form Ähnliches geben, mit anderen Schwerpunkten vielleicht oder sowas. Und so, also das war ein Startpunkt und es war vielleicht für diesen Zeitpunkt wichtig, dass Leute auch einfach mal so ein bisschen eine Art Schutzraum gefunden haben oder sowas und einen Ort zum Austausch. So, und das finde ich total gut und das habe ich einfach als Stimmung auch so wahrgenommen, dass ich da total viel rausgezogen wurde. Ja. So. Also nicht so dieses, also deswegen wollte ich das noch sagen, weil ich es einfach nicht so einseitig sehe. Nee, fand ich aber auch nicht. Also ich finde die Kritikpunkte total angebracht und total wichtig. Und ich hatte aber tatsächlich auch das Gefühl, dass das jetzt eher so ein Ding ist von, okay, es gibt halt einfach, ist super Basis und es gibt halt aber noch relativ viel zu tun. Oder man kann in verschiedensten Richtungen das noch ausbauen oder noch themensensibler werden oder nochmal so sich rückbesinnen, jetzt wo sich alle das erste Mal dann so auf dem Haufen gesehen haben und total glücklich waren, beziehungsweise alle halt mit Einschränkungen. Mal gucken, was daraus jetzt gemacht wird und an welchen Positionen dann vielleicht nochmal in die Tiefe gegangen werden muss und wo nochmal ein bisschen Selbstkritik notwendig ist oder halt auch nochmal so ein Rückblick über, was haben wir gemacht und was haben wir damit produziert. Aber das kann ja, also wenn es gut funktioniert, dann ist es ja das Beste, was passieren kann, sozusagen. Ja, ich würde auch sagen, dass ich würde dir auch zustimmen oder euch beiden da auch zustimmen. Also ich glaube, da sind wir uns auch ziemlich doll einer Meinung so. Denke aber auch, das hat tatsächlich auch viel damit zu tun, dass es eben das erste Mal gewesen ist und dass sowas überhaupt in der Form stattgefunden hat und Leute tatsächlich aus sehr unterschiedlichen Ecken dahin gekommen sind und es dafür für mich gefühlt bei den Themen, wo ich mich dann ein bisschen tiefer mit auseinandergesetzt habe, auch einfach viel zu wenig Zeit gewesen ist, um mich wirklich richtig intensiv und tief über bestimmte Themen auszutauschen. Ich habe das gemerkt bei dem Computer. Ich hatte so eine Session angeleiert zum Thema Geschlechterkonstruktion in Computerspielen. Muss ich auch noch nachhören. Ja, ich auch. Und da wollte ich auch hingehen. Bitte? Da wollte ich eigentlich auch hingehen. Und da habe ich halt festgestellt, dass erstens, okay, das Thema war viel zu groß gefasst. Warum? Joke und Steffen machen dicke Backen. Erzähl doch mal. Ich muss ja ein bisschen irgendwie nur hören hier. Da muss man ja auch ein bisschen atmosphärisch noch irgendwas unterstützen. Die dicke Backenatmosphäre. Also Steffen und ich machen jetzt nochmal dicke Backenatmosphäre. Okay, gut. Wir haben beide brav dicke Backen gemacht. Stößchen. Abgesehen davon, dass das auch viel zu breit war, das Thema. Also, dass ich auch gemerkt habe, dass es eigentlich hier 45 Minuten über Geschlechterkonstruktion in Computerspielen sprechen, ist viel zu kurz. Also, da kann man nur an der Oberfläche kratzen. Worüber habt ihr denn so gesprochen? Ach, wir haben gesprochen über. Wir haben gesprochen darüber, welche Computerspiele uns einfallen, die wie mit Geschlecht umgehen. Mhm. Ich habe halt diese Geschichte erzählt von den Rollenspielen, von diesem einen Rollenspiel, Baldur's Gate 2, mhm. Wo, wenn man eine weibliche Hauptfigur spielt, man sich in einer latent lesbischen Liebesgeschichte wiederfindet. Wo wir zu dem kläglichen Beschluss gekommen sind, dass es nicht angedacht war von den Spieleentwicklern, sondern dass es einfach daraus rührt, dass eigentlich nur männliche Personen dieses Spiel spielen. Ja, das war auch so eine Überlegung, genau. Also eine Überlegung war zum Beispiel entweder das Oder dass dann halt so eine Idee war von, naja, wenn das halt irgendwie, wenn halt weibliche Figuren gewählt werden oder eben die Person, die das spielt, auch weiblich ist, dann muss das auf jeden Fall eine Lesbe sein und dann passt es ja auch schon wieder. Oder auch noch C-Variante, dass halt irgendwie die Entwickler das irgendwie schick fanden, da so eine lesbische Geschichte drin zu haben. Also wir wissen, man weiß es natürlich nicht. Aber darum ging es halt, dann ging es so ein bisschen um World of Warcraft und auch so ein bisschen um dieses, wer wählt eigentlich welches Geschlecht bei solchen Rollenspielen? Also so, wie viele Männer wählen Frauen oder aus welchen Gründen? So, da wurden dann zum Beispiel, wurde dann noch auf so eine Studie hingewiesen, wo dann halt Leute auch befragt wurden dazu, warum sie als Männer weibliche Charaktere wählen und was da so für Antworten gegeben wurden. Also tatsächlich auch so, also wie ich dann gelernt habe, auch so tatsächlich solche Antworten wie, naja, ich will halt irgendwie, wenn ich halt die ganze Zeit davor hänge, irgendwie dann, also bei World of Warcraft ist es halt so, dass man die Figur halt sieht, die man spielt und dass man dann halt irgendwie dann lieber auf einen schicken Frauenhintern guckt, irgendwie der vor sich vor einem herläuft, als irgendwie, ja, also das gab es offensichtlich auch, diese Antworten, ja. Viel. Das ist aber sehr queer, so Typen, die sich selbst auf den weiblichen Arsch gucken, während sie Computer spielen, ist doch toll. Naja. Also, genau, also darum ging es halt so ein bisschen, dann ging es halt irgendwie um, dann ging es halt um wie halt tatsächlich auch konkret mit Geschlecht umgegangen wird. Es gibt halt ein Spiel aus den 80ern, Metroid, wo man halt die ganze Zeit spielt und spielt und spielt und spielt und die Grafik ist halt auch noch damals sehr schlecht gewesen und so und am Ende stellt man halt fest, dass die ganze Zeit über hat man halt eine Frau gespielt. Also es wurde halt die ganze Zeit irgendwie offen gelassen und am Ende stellt sich dann wohl heraus, also ich kenne das Spiel nicht, dass es sich um eine Frau handelt. Also darum ging es halt auch nochmal. Da haben wir aber zum Beispiel, und das wäre zum Beispiel, da wäre es für mich dann halt spannend geworden, okay, warum macht man das denn? Also was ist denn die Intention hinter so einer Idee? Aber das haben wir dann zum Beispiel gar nicht mehr vertiefen können. Also es war, das meine ich halt mit, das hat dann doch relativ doll an der Oberfläche stattgefunden und über einen Austausch und so ein bisschen überlegen, auch ging es ein bisschen um so weibliche Zielgruppe oder ja, nein und so. Also es ist so ein bisschen also sehr breit und naja, ihr könnt das auch alles nachlesen. Muss vielleicht lassen wir mal einen Reiter scheitern. Ich hatte auch gerade gedacht, also ich freue mich immer noch sehr auf einen Nerds-Podcast mal zu dem Thema Computerspiel. Habe aber auch gleich, hatte auch gleich gedacht, dass es irgendwie... Blockaden. Dass es so viele... Also dass es aber ein so breites Spektrum ist, was man auch nicht mit einer Nerds-Folge irgendwie abdecken könnte. Man könnte sowohl irgendwie einen eigenen Podcast da draus machen, als auch es einfach dann verschieden thematisch irgendwie mal so reinzubringen. Also ich könnte mir auch vorstellen, irgendwie, dass bei Heiter scheitern. Ja, also ich habe mittlerweile eher das Gefühl, dass man, wenn, dann sich da ein bisschen einschränken muss, thematisch tatsächlich, weil das irgendwie zu, also Geschlechterkonstruktion in Computerspielen ist einfach ein viel zu breites Thema, vielleicht, dass man sich auf ein Spiel oder ein Genre oder irgendwie was auch immer oder so ein Ding rausnimmt. So, ne? Muss man ja auch erstmal erfahren, wie das so läuft. Ja, also was ich halt eigentlich sagen wollte, was mir bei dieser Session so aufgefallen ist, ist halt nochmal, dass das eben so die Base von wo die Leute so kommen und mit aus welchen Blickwinkeln sie so auf bestimmte Themen gucken, war einfach so unterschiedlich. Mhm. Dass man sich irgendwie in der Kürze der Zeit auch tatsächlich nur auf so einer relativ, okay, wir suchen hier alle einen feministischen oder zumindest irgendwie patriarchatskritischen Blick irgendwie auf die Welt zu haben, Ding irgendwie darüber hinaus ist es halt auch nicht gegangen, so, ne? Und ich glaube, das war auch so der gemeinsame Nenner, unter dem man sich da so getroffen hat. Und dass da natürlich ganz viel hinten überfällt und dass da einfach bestimmte Sachen erstmal so aus sich heraus gar nicht unbedingt entstehen, fand ich jetzt nicht sonderlich verwunderlich. Das ist auch für mich so ein bisschen sinnbildlich für das ganze Camp gewesen, dass es halt, ja, dass eben es dann doch so heterogen war in den verschiedenen Ansätzen, dass man sich irgendwie so auf so einen, ich sag mal, einigermaßen feministischen Kontext irgendwie so einigen konnte so und dass es auch allen eigentlich erstmal so gereicht hat, so als Stimmung. Und ich würde mich zum Beispiel wirklich sehr freuen, wenn das bei einem weiteren Veranstaltung unter dieser Thematik vielleicht nochmal ein bisschen bewusster damit umgegangen wird, auf jeden Fall. Aber ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass es da nicht stattgefunden hat. Also das hat mich zum Beispiel nicht so sehr gestört, wie ich das jetzt bei dir raushöre, dass ich jetzt so dachte, boah, das fand ich jetzt aber echt anstrengend oder das hat mich total gestört, sondern ich habe das doch sehr doll unter so einem unter so einem, ja, das ist halt einfach das erste Mal und da muss man erstmal gucken, wer kommt da so hin, wer kommt da nochmal hin, wer hat überhaupt nochmal Interesse daran. Also ne, so die Masse an Leuten generiert ja dann auch irgendwie bestimmte Themen oder eben auch nicht so. Und dann, ich könnte mir vorstellen, also wenn das weiter fortgeführt wird, was jetzt ja höchstwahrscheinlich wird, in irgendeiner Form oder dass vielleicht auch andere Sachen noch entstehen in diesem Rahmen oder unter dieser Thematik, dass das dann vielleicht auch nochmal anderswo Thema sein kann. So, also das, ich muss mal dazu sagen, ich bin ja nun wirklich großer Geek und mochte einfach schon allein tatsächlich, also ich konnte mich tatsächlich auch sehr wohlfühlen in so einem Geek-Haufen, ne? Also in so einem Geek-Haufen, in dem ich irgendwie erstmal sehr uneingeschränkt anerkannt bin als Geek. Oder als Nerd oder als technikbegeisterte Person. So. Und das ist ja was, was ich auch sehr selten erfahre. So ein uneingeschränktes, irgendwie, hey cool, dass du das irgendwie gut findest. Oder so einfach, ne, so sich über bestimmte Themen austauschen und so hemmungslos wo sie hin nerden können. So, das fand ich schon auch sehr toll. Also ich konnte mich da auch sehr schön drin fallen lassen in so eine Stimmung. Allerdings ist mir halt auch aufgefallen, dass zum Beispiel dieses ganze Trans-Thema, also ich hatte auch das Gefühl, du bist schon verdammt lange nicht mehr irgendwie so oft als Frau angerufen worden, Jucke. Also ich hatte auch das Gefühl, dass das irgendwie war, das war ganz komisch, das hatte ich überhaupt nicht erwartet. Auf der anderen Seite hatte ich zum Beispiel das Gefühl, dass so dieses, okay, wir tauchen da zu dritt auf und wir haben da dieses Kind, was ja schon bei vielen auch Verwirrung irgendwie auslöst, so diese Konstellation, dass da erstmal so überhaupt nicht so die riesen Fragezeichen von irgendwie, hä, was ist denn hier los, irgendwie passiert sind. Weil ich zum Beispiel so diese ganze Dreichen-Geschichte relativ angenehm nicht mit dem Zeigefinger wurde auf mich gezeigt irgendwie empfunden habe. So. Also das, da fand ich, was mir da so an Stimmung entgegengeschlagen ist, das fand ich ganz gut. Wenn ich mir dann aber wiederum angucke, wie viele Leute sich für diesen Polyfilm interessiert haben, hat es mich dann auch dann nicht mehr so doll gewundert. Zumal jetzt irgendwie, weil es mir gerade einfällt, schiebe ich das noch hinterher, ich ja aber auch von Katrin wiederum weiß, also mit der ich den Nerds-Podcast zusammen mache, dass Poly oder nicht monogame oder so nicht klassisch Kleinfamilien monogame Hetero-Beziehung und also Abweichungen davon ein relativ großes Thema so in der Nerd-Szene sind. So. Also dazu gab es ja auch irgendwie noch einen Workshop, ne? Zu Jenseits der Kleinfamilie. Jenseits der Kleinfamilie, genau. Zum Beispiel, ja, da war ich aber auch zum Beispiel nicht drin. Es gab auch einen Workshop zum Thema sind High Heels antifeministisch, was ja auch erstmal gar nichts, mit dem, da war ich aber auch nicht drin. Ja. Das fand ich aber auch zum Beispiel total toll. Also das habe ich auch relativ früh gemerkt, dass das für mich sehr, sehr inspirierend war, dass zu jedem Thema ich davon ausgehen konnte, dass da so Inputs aus mindestens drei verschiedenen Ecken kamen, wo ich auch jedes Mal irgendwie mich nochmal neu hinterfragen konnte und einfach meinen Horizont mal kurz in die Richtung mal erweitern musste und dann so denken konnte, so, ach ja, stimmt, die Perspektive gibt's ja auch und diese Position hat ja irgendwie auch ihre Berechtigung und natürlich gibt es, also zum Beispiel diese sind High Heels antifeministisch oder feministisch oder wie sie den Workshop genannt haben, weiß ich jetzt gerade nicht. Fand ich total super, dass der da war. Weil ich so dachte, also das, als ich den das erste Mal gelesen habe, dachte ich so, oh, das ist ja jetzt echt alt irgendwie. Und dann dachte ich so, nee, Moment, für mich ist es irgendwie echt alt. Aber das ist ein total super Thema eigentlich. Also und greift ja auch so doll in so Netz, Technik, Krams mit rein, dass es absolut super aufgehoben ist irgendwie hier. Und das hatte ich so relativ viel über das Wochenende, dass ich immer so wieder dachte, stimmt, aus dieser Perspektive habe ich das noch nie geguckt. Ja, cool. Auch nochmal was Neues. Das fand ich super. Also das ist dann so die Kehrseite von diesem an der Oberfläche bleiben, war für mich. Also klar, an der Oberfläche bleiben ist dann irgendwie die andere Seite, aber die andere Seite für mich war dann halt auch, dass ich unglaublich viele andere Perspektiven nochmal kennengelernt habe. Das war ja auch altersmäßig eigentlich auch echt sehr durchmischt. Ja. Auch spannend. Also wir hatten zumindest so eine Spanne von, ich würde sagen so, also 20 Jahren Die Kinder mal rausgerechnet. Ne? Also die Kinder, ja, gibt also die freiwillig gekommenen, sag ich mal, die nicht mitgeschleppten. Hatten wir so eine Altersspanne von so ungefähr 30 Jahren, vielleicht sogar 20 Jahren, 25 Jahren, würde ich sagen. Wobei sich die meisten schon irgendwie so zwischen 25 und 35 bewegt haben, gefühlt. Was mir gerade noch einfällt, weil es so schön zu diesem sind High Heels antifeministisch passt, mein Lieblingsgadget, was ich da ja gesehen habe und was mir jetzt auch nochmal so auffällt, wie toll das eigentlich auch in dieses, ne, also wie doll das mit diesem Bild bricht von irgendwie so Computer-Nerds sind männlich und auch so, oder zumindest maskulin wahrgenommen, also noch gar nicht unbedingt männlich, aber das halt so das, was so mit Computern zu tun hat oder auch mit Computerspielen zu tun hat, ist wird mit so maskulinen Attributen verbunden. Es gab eine Person, die hatte sehr schicke Ohrringe, die der eine Ohrring war ein Link von dem Computerspiel Zelda und das andere Ohrring war eine Zelda. Also es sind so zwei kleine Computerspielfiguren, die und da war halt so Perlenmatten. Wenn so Perlen so aneinander gereiht werden und daraus halt also dann so 2D-Bilder entstehen. Ah, okay. Und ich habe die ja gar nicht gesehen. Ja, und das waren halt so kleine Perlen. Die man zusammenbügeln kann? Nee, ich glaube, es ist eher so miteinander mit so einer angelsehnenartigen Schnur verbunden. Mhm. So eher. Also ganz klein. Ich habe es mir jetzt auch nicht so ganz genau angeguckt. Sind auf jeden Fall gekauft gewesen. Und eigentlich ist es ja total super, oder? Mhm. Also es bricht ja total, also auch, die waren sehr groß und sehr bunt und in so einer binären Denkweise auf jeden Fall nicht maskulin konnotiert, haben aber ein Thema aufgegriffen, was eigentlich total maskulin konnotiert ist. Und eigentlich ist das absolut großartig. Ich glaube, ich muss die mir kaufen. Das muss ich auch völlig stellig gerade fest. Jetzt könnte man natürlich noch fies reingrätschen und sagen, dass so die Zelda-Fangemeinschaft immer ganz schön überproportional feminin ist. Ja, also. Aber das tue ich jetzt nicht. Ja, das kann man schon. Das habe ich aber auch schon gedacht, tatsächlich. Spät. Habe ich auch schon gedacht, ja, es wird ja auch immer gesagt, also ich habe auch schon gelesen, Zelda ist ein Mädchenspiel, tatsächlich. Zelda ist ein Mädchenspiel. Mädchen können auch Jungsachen machen. Oh, und kurze Haare an. Er ist ein Mädchen und er kann machen, was er will. genau, also ja, das stimmt. Ich werde die Person auf jeden Fall nochmal anhauen und es würde mich nämlich jetzt zum Beispiel auch mal interessieren, was für andere Figuren da vielleicht auch noch zur Verfügung stehen. Das können wir auch selber machen. Ja, selber aber machen. Geht es da tatsächlich so selber basteln? Ja, selber basteln auch. Wir können es auch mit Zelda basteln. LEDs machen und so ganze Steckbretter an den Ohren hängen. Nein, das ist unpraktikabel. Marlene ist auch so ein bisschen angefixt vom Arduino. Ja, Buch ist schon angekommen und wir haben ja auch schon in der Woche ordentlich gesteckt und programmiert und so. Ich habe jetzt Zeit, mir zu überlegen, ob ich mir auch einfach mal so ein Arduino-Set bestelle. Mach mal. Macht Spaß. Ich habe keine Zeit für. Macht echt Spaß. Bringen wir das bei. Oh, jetzt Alter. Bösen Blick hier. Du hast gesagt, Arduino musst du nicht schweifen bringen. Arduino kannst du selber lernen. Ich möchte von dir nicht Arduino lernen. Entschuldigung. Kinder, wir schweifen ab. Ja, Entschuldigung. Bevor wir uns jetzt hier die Köpfe einschlagen. Nein. Machen wir jetzt entweder Schluss und klappen den Rechner zu und schlagen uns dann die Köpfe ein. Nein. Wir gehen zurück zur Produktivität. Ja. Nee, was mich da jetzt interessiert, aber ich wollte da jetzt gar nicht so weit drauf eingehen, ist, jetzt müssen die beiden noch kurz irgendwie nonverbal sich kurz ein bisschen anzicken gegenseitig. Nein. Und bekommt jetzt aber trotzdem noch ein bisschen Prosecco eingeschenkt. So. Ich hab noch, danke. Also was ich schnell ich noch... Ich war noch nicht fertig. Jetzt darf ich gehen. Jetzt darf Marlene auch nochmal was sagen. Weil ich ja sonst immer nicht so viel rede. Stimmt. Lass doch mal Marlene jetzt. Genau. Was ich jetzt eigentlich sagen wollte, nur damit ich es noch schnell noch gesagt habe, ist, mich würde interessieren, ob es noch andere Figuren gibt. Zum Beispiel Mario oder sowas. Das irgendwie auch. Oder Tetris-Blöcke oder keine Ahnung. Tetris-Blöcke. Naja. Ich habe ja so Sticken für mich irgendwie gefunden und ich habe eigentlich so ziemlich viel Bock, so ein bisschen geekige Sachen. Oh, würdest du mir einen Link sticken? Mhm. Okay, ja. Steff hat unter Zeugen gesagt, dass sie gerne mir einen Link stickt. Na gut. Okay. falls das jemals stattfinden sollte, werde ich das natürlich dokumentieren. Ja, ich auch. Tentakel. Purpur-Tentakel. Was ist mit Purpur-Tentakel? Purpur-Tentakel hat Arme. Und könnte am Ohr hängen. Kannst du ein bisschen mehr sagen, was Purpur-Tentakel ist? Purpur-Tentakel. Oh ja, genau. Eins meiner Lieblingscomputerspiele ist Day of the Tentacle. Der Tag des Tentakels heißt es auf Deutsch, glaube ich. Das ist der Nachfolger von Maniac Mansion. Und das ist so ein, oh jetzt, ich kann das immer nicht mit diesen, wie heißt jetzt welches Computerspiel? Ich spiele das immer total gerne, aber. Es ist ein Point-and-Click-Adventure. Point-and-Click, danke. Und aus irgendeinem Grund kann ich mir. Point-and-Click, verstehe ich nicht. Drag and Drop, verstehe ich auch nicht. Das war jetzt ein Zitat. Aus Computerliebe oder wie heißt das? Nee, okay. Ich und mein Computer von Deichkind. Kannst du aufmachen? Ja. Genau. Ist, finde ich, eins der überhaupt besten Computerspiele, die ich je gespielt habe. Das ist halt so ein kleines Spiel, da muss man natürlich die Welt retten. Man hat so drei Figuren zur Auswahl. Übrigens auch eine weibliche Figur, die nicht nur blöd rumsteht, sondern auch sehr kompetent ist. Aber man muss sie trotzdem retten. Man muss sie retten, ja, das stimmt. Weil sie im Baum festhängt, das stimmt. Und sie hatte auch eine explizit weibliche Story. Aber okay, trotzdem ist sie fit. Und da gibt's halt Tentakel. Das sind so komische Hüte, schleimige Hüte mit Augen. Und Saugnäpfen. Und Saugnäpfen, sehr wichtig. Genau, die machen auch immer ein Saugnapfgeräusch, wenn man damals schon Ton hatte. Haben sie ein Saugnapfgeräusch gemacht. Und durch einen Genunfall, glaube ich, oder einen Giftmüllunfall oder ein fehlgeschlagenes Experiment, wird das eine von den beiden Tentakeln, die es gibt, nämlich Grün-Tentakel und Purpur-Tentakel, und Purpur-Tentakel ist böse und wird dann mit diesem vergifteten Wasser in Berührung und dann kriegt es Arme und dann kann es nämlich die Welt beherrschen. So ähnlich wie wahrscheinlich mit den Katzen, wenn sie Daumen hätten. Und dann muss man halt so, besteht halt das Computerspiel darin, dass man drei Zeitebenen hat, Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft, und in den drei Zeitebenen ist jeweils eine Person, die man steuern kann, und in der Zukunft hat Purpur-Tentakel schon die Welt übernommen mit einer Armee aus Klon-Purpur-Tentakeln. Und das ist halt eins von diesen Spielen, wo man dann so Sachen sammeln muss, mit denen man irgendwas anstellen muss, und in Verbindung machen sie dann komische Sachen. Und das ist bei diesem Spiel irgendwie ausgereizt bis ins Letzte und auf so liebevolle und lustige Art ausgereizt. Absurd auch, sehr absurd. Echt absurd. Sodass man zum Beispiel, also so die Absurdität wird deutlich darin, dass man die Bassbox umschmeißen muss, die Musik anmachen muss, und durch den Bass, der dann durch die Decke wummert, fällt die Plastikkotze von der Decke, mit der man dann, ich glaube, einen Schönheitswettbewerb gewinnen kann. Weil die schönere Person ausgeschaltet wird, weil sie sich plötzlich elend fühlt, weil vor ihr halt dieser Kotzfleck liegt oder so. Die Katze hat gerade geträumt. Ist toll. Das ist ein ganz tolles. Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Achso, genau. Achso, Tentakel am Ohr. Uff. Ja. Also eigentlich auch viel zu kurz das Gender Camp gefühlt. Man könnte es eine ganze Woche machen. Und die ganzen Ideen, also ich könnte auch wunderbar irgendwie einen kompletten Basteltag oder irgendwie größere Bastelprojekte und noch irgendwelche inhaltlichen Diskussionen und irgendwie oder austauschen und so. Es war sehr anregend auf jeden Fall. Also auch das war super. Auch das nächste Gender Camp wird leider nicht über ein verlängertes Wochenende stattfinden. Ja, das ist ein bisschen schade. Okay, glaube ich. Ach naja, so ein Brückentag, also mit einem Brückentag, Donnerstag bis Sonntag, das wäre schon, glaube ich, vom Zeitrahmen her schon auch ganz schön, noch einen Tag mehr zu haben. Also ich hatte irgendwie auf dem Gender Camp genau das Thema mit irgendwem besprochen. Und also es sind einfach sehr viele Projekte aus dem Gender Camp rausgetragen worden. Also es gibt jetzt, es gibt irgendwie mehrere Sachen auf dem Gender Wiki, die weitergeführt werden. Und diverse andere Projekte, die jetzt halt irgendwie loslaufen. Und ich glaube, das hat unter anderem auch was damit zu tun, dass die Zeit so kurz war. dass Sachen nicht abschließend geklärt werden konnten, sondern dass teilweise halt so Initialzündungen gegeben wurden und Leute mit noch sehr viel Energie da rausgegangen sind und noch mit sehr viel Lust, irgendwelche Sachen weiterzumachen. Und ja, ich kann mir halt auch vorstellen, ernsthaft weiterzumachen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass länger Zeit zwar auch schön ist, aber vielleicht solche Tendenzen auch so ein bisschen unterbindet. Weil man dann halt auch genug Zeit hat, das noch auf dem Gendercamp zu klären. Also das fand ich, ich fand auch, dass es echt ganz schön kurz war und eigentlich viel zu kurz. Dadurch, dass viele Sachen so oberflächlich waren, aber ich glaube, so dieser Elan ist einer der Auswüchse von dieser kurzen Zeit. Mhm. Ja. Ich wollte noch kurz sagen, auf dieses Identitäten und so zurückgehen. Mhm. Also mich hat es schon echt genervt mit Trans. Also ich war da auch nicht vorbereitet drauf. Ich hätte nicht erwartet, dass es, also ich hatte so dieses klassische, ich würde mal sagen, aufgeklärte schwul-lesbische Publikumgefühl, wenn alle einen angucken und denken, naja, so wie aussieht, das muss schon irgendwie eine sehr maskuline Lesbe sein. Und dann sage ich auf jeden Fall nochmal Lady zu dieser Person, damit ich auch wirklich wertschätze, dass es sich um eine Frau handelt. Während dann der Transmann am anderen Ende so denkt, so, oh Mann, es gibt auch noch mehr. und das hatte ich halt nicht erwartet. Ich fand die Stimmung schon sehr zweigeschlechtlich auf dem Gendercamp. Also ich hatte sehr doll das Gefühl, dass es da um Frauen und Männer geht. Und das hatte ich halt nicht erwartet. Ich war da eigentlich mit einer anderen Erwartungshaltung an Geschlecht rangegangen und war davon auch so ein bisschen überrascht und überrannt, hatte ich das Gefühl. Und ich hätte natürlich irgendwas dazu sagen können, habe ich nicht gemacht, ist dann natürlich auch irgendwie so mein Ding. Hab mir dann auch Gedanken darüber gemacht und ich glaube tatsächlich, dass solche Diskussionen auch mit sehr viel Vorsicht angegangen werden müssen, weil sie halt genau aus diesem kuscheligen, homogenen, wir verstehen uns alle total gut, rausgehen, denn dann geht's halt los, um sich über Positionen zu unterhalten, und ich glaube, das birgt dann halt auch die Gefahr, dass das alles gar nicht mehr so homogen ist und dass dann plötzlich halt ganz schöne Lager aufkommen können und ganz schön Streit entstehen kann, weil es dann plötzlich um persönliche Belange geht und irgendwie Verletzlichkeiten und dann halt auch Kritik an anderen, die da sind, und Kritik an einem selbst, und das sind nochmal härtere Ebenen. Ja. Das stelle ich mir ziemlich kompliziert vor, das da jetzt so Suche einzufügen. Nee, das ist auf jeden Fall, also das ist Arbeit. Mhm. Da steckt viel Arbeit drin, das irgendwie gut hinzubekommen. Deswegen finde ich es auch, das ist eben so die Ebene, weswegen ich es auch nicht schade finde, dass es jetzt irgendwie nicht zu so einem Slot oder Session, zu einer Session kam, irgendwie das mal auszudiskutieren oder rumzudiskutieren, was dann irgendwie mit Identitätspolitiken und sowas zu tun hat, weil das eben erfahrungsgemäß eben so ein Ding ist, wo es ganz schön heiß hergehen kann, oder wo es einfach, wenn das nicht sensibel behandelt wird und irgendwie auch mit Vorsicht irgendwie ja, so gehandelt wird, dann kann es eben ganz schön komisch werden. Ja. Ich hatte zum Beispiel das Gefühl, relativ am Anfang schon, dass dem Gendercamp zum Beispiel auch nochmal so ein Briefing zu Sprecherpositionen, Raumeinnahme, Diskussionsverhalten zum Beispiel gut getan hätte aus einer feministischen Perspektive. Weil ich schon, also ich finde, die Ebenen waren da sehr schwammig. Also ich fand einerseits so was so Worshipping anging von, ja, Nerd-Positionen oder sowas, oder jetzt mal so ganz grob Frauen und Technik, war das total super. Das fand ich extrem gut und ich habe mich da sehr gut aufgehoben gefühlt, auch als Person, die einfach nicht so viel Erfahrung hat oder so. Und, eine andere Ebene war irgendwie so feministische Praxis oder sowas, von wie sprechen wir miteinander oder wie gestalten wir eigentlich so ein Zusammensein und wer spricht wann zu welchen Themen und wie gestaltet sich sowas eigentlich? Und das kam eigentlich überhaupt nicht vor. Das fand ich ganz spannend. Und das hätte ich aber ganz gut gefunden, dass das vielleicht auch nochmal, oder das, nee, falsch. Würde ich gut finden, wenn das vielleicht beim nächsten Mal mal so ein bisschen mehr Raum finden würde oder sowas. Mhm. Also, dass es einfach nicht damit getan ist, Frauen und Technik gut zu finden, sondern ja, dann ist es wahrscheinlich wieder der Rückbezug auf die eigene Position. Dass es halt nicht reicht zu sagen, yeah, du bist cool, sondern halt dann auch mal Raum zu geben. Die andere Person auch cool sein zu lassen oder sowas, keine Ahnung. Das war jetzt irgendwie viel zu kompliziert für relativ einfach, ne? Also ich habe dich verstanden. Ich hatte auch im Vorbereitungs Ding, das war auch noch bevor dann das Kind hier ankam, auf einmal so ein Kind im Leben war, hatte ich irgendwie durchaus auch noch so eine Vision gehabt oder auch im Ankündigungstext oder auf der Seite, über die das so organisiert wurde, auch nochmal einen Teil drin zu haben, was so ein Umgehen miteinander, so eine Art Netiquette für das Gender Camp anging. Mhm. Also sowas wie, auch wenn das irgendwie unter dem und dem Thema stattfindet, nicht immer davon ausgehen, dass irgendwie alle Personen genau wissen, wovon die Rede ist oder das irgendwie auch mitdenken. Ja. Also sowas in der Richtung, dass so eine Sensibilität, also so ermahnen zur Sensibilität oder sowas angeht. So, um eben auch dann erstens sich darauf berufen zu können, als irgendwie so, hey, das sollte eigentlich Konsens sein und das dann eben nicht nur auf so eine persönliche Befindlichkeit, dass man dann nur auf so eine persönliche Befindlichkeit zurückgeworfen wird, sondern irgendwie zu das so als Konsens zu haben von irgendwie so, ey, wow, was heißt denn der Begriff nochmal oder so. Ja. Also so irgendwie. Ja, genau, und das, ich glaube, das würde dann auch, also ich habe zum Beispiel auch gemerkt, dass ich da selbst ganz viel überhaupt gar nicht mehr dran gedacht habe, dass ich da selbst auch ganz doll mit Vorwissen um mich geworfen habe, an Stellen, wo einfach andere Leute auch gar nicht mitgekommen sind. Also ich war zum Beispiel extrem dankbar dafür, dass dann nach dieser ersten Vorstellungsrunde eine Person ankam und dann halt einfach mal in so einer kleineren Runde gefragt hat, was ist denn das eigentlich mit den Tags? Denn das ist ja überhaupt nicht klar, was Tags eigentlich sind, wenn man nicht so im Netz unterwegs ist, dass einem Tags so über den Weg laufen und was damit verbunden wird oder so. Und natürlich muss man dafür dann, wenn alle anderen irgendwie so wild auf diese Tags erstmal antworten, muss man natürlich ganz schön viel Mut aufbringen, sich hinzustellen und zu sagen, sorry, ich kann mit dem Begriff erstmal überhaupt nichts anfangen. Ja. Ich fand es trotzdem ganz schön. Ja, ich wollte auch nochmal sagen, dass ich mich eigentlich auch wirklich wohlgefühlt habe und auch Spaß hatte und nette Gespräche hatte und so. Und auch das Gefühl hatte, ich habe mit viel zu wenigen Leuten gesprochen, mit denen ich hätte gerne sprechen wollen. Aber ich durfte eine niegelnagelneue Wii auspacken. Das war ja auch eins meiner persönlichen Highlights. Ganz alleine ich in diesem Raum, in diesem furchtbar hässlichen Sofa. Und ich durfte die ganzen Packungen aufreißen und konnte das alles da einstöpseln und ausprobieren und so. Und das war ganz toll. Aber abgesehen davon war ich auch sonst... also die Unterbringung, also man muss aber sagen, okay, die Unterbringung war super. Hammer. Mhm. Hammer, hammer, hammer. Größter Luxus, den ich jemals auf so einer Veranstaltung hatte. Mhm. Die Leute, die da waren super. Der Koch ist wirklich auch speziellste Bedürfnisse eingegangen, hat sogar noch ein glutenfreies Brot gebacken und er hat zwar immer von den veganischen, den vegetarischen und den normalen gesprochen, ist dafür aber auch immer wieder belächelt worden und alle haben auch irgendwie gecheckt, dass das irgendwie gerade echt eine merkwürdige Äußerung ist. Aber egal, er hat sich im Internet nach irgendwelche veganen Brotaufstriche rausgesucht und so. Also wirklich das auch super. Auch irgendwie, ne, die Zimmer waren total schön, liebevoll eingerichtet. Genug Platz für alle. Wir hatten die Familien-Suite. Genau, wir hatten die Familien-Suite. Das war auch sehr, also wir hatten. Das war aber auch echt sinnvoll. Ja, das war super sinnvoll. Also wir hatten halt so, wir hatten halt drei Zimmer, also ein Mittel, also ein Zimmer, in das man reingekommen ist, von dem auch das Bad abging und dann so zwei Zimmer, die davon abgingen, eins mit drei Betten und eins mit zwei Betten und so hatte das Kind eben auch ein eigenes Zimmer. Und wir hatten ein Zimmer und, das Bad. Zwei Toiletten, zwei Waschbecken, zwei Duschen. Ja. Ja. Wir hätten alle vier gleichzeitig was machen können. Ja. Das haben wir gar nicht mehr gemacht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Entschuldigung. Naja, egal. Auf jeden Fall. Ich gehe duschen. Auf jeden Fall. Also Unterbringung super, auch die Zusammenarbeit jetzt auch so aus Orga-Perspektive mit der dort, also ich hatte am meisten mit der Verwaltung, mit einer Verwaltungsperson da zu tun, die wiederum auch von uns total begeistert war, also die auch das offensichtlich als eine sehr positive Zusammenarbeit empfunden hat und die also wirklich auch total eingegangen ist auf und jetzt nicht einfach gesagt hat, ja, wir machen das so und so und so einen Punkt, sondern eben auch irgendwie gehört hat, wenn wir gesagt haben, nee, wir würden das aber gerne so und so machen und würde das nicht auch gehen und so. Also normalerweise, also nur so als Illustration, normalerweise machen die das wohl so dort, dass die halt die ganze Anmeldung und sowas übernehmen und die Leute auf ihre Zimmer zeigen und keine Ahnung. Und das haben wir halt alles übernommen, was wir also als positiv, weil wir dachten, es wäre vielleicht schöner, wenn man die Leute halt auch persönlich in Empfang nimmt und dann eben auch schon mal so die Gesichter sieht und so und auch die Leute dann schon mal so ein bisschen ersten Kontakt zu bekommen zu den Menschen, die da so in Scharen gekommen sind. Und das hat auch super funktioniert. Ja. Und es gab Bettwäsche und es gab Handtücher und es gab irgendwie genug Platz, um sich auszutoben. Es gab irgendwie technische Ausstattung Deluxe. Das Einzige, was so ein bisschen lahm war, war das Internet. Aber auch das hat irgendwie funktioniert. Also ich fand es jetzt auch nicht schlimm. Dann wusste man halt, dass man jetzt hier gar nicht anfangen muss, irgendwelchen fetten Kram runterzuladen. Ja. Und ich fand es auch, also mich hat es überhaupt nicht gestört, dass das jetzt nicht so eine Riesenanbindung war. Also ich hatte mit deutlich schlimmeren, also so gar kein Internet irgendwie gerechnet und von daher war das, was da war, auf jeden Fall schon deutlich besser. Auch die Netzabdeckung, die angeblich so furchtbar ist, irgendwie war jetzt auch nicht so schrecklich, dass ich das Gefühl hatte, so boah, hier kann man überhaupt keinen Mobilfunk empfangen oder so. Und auch sonst, es gab irgendwie für jedes Problem das richtige Kabel. keine Ahnung, genug Beamer und alles auch ganz unkompliziert, irgendwie Beamer hier hinschleppen, da hinschleppen, irgendwie auch bis nachts um keine Ahnung was, irgendwie noch irgendwie technische Geräte benutzen und so und da auch ganz vertrauensvoll das irgendwie in die Hände von den Leuten dann zu geben und so, also super easy und ganz toll, also davon war ich wirklich sehr, auch Shuttle-Service zum Bahnhof und ne und wirklich alles, was man sich so wünschen kann eigentlich. Und Tischtennisplatte. Genau, und eine frisch geborene Babykuh als Topping obendrauf. Ja. Tischtennisplatte und Billard gibt es auch noch. Das war genau. Auch toll. Ja. Getränke zu das Kind hat Preisen. Tischtennis spielen gelernt quasi. Ja. Dieses Kind. So Kaffee-Flatrate und so, also echt super. Ja, also kann man gar nicht genug loben, wie toll das da gelaufen ist. Und einfach furchtbar idyllisch auf dem platten Land gelegen. Und ja. Manko wirklich. Leider war irgendwie so schlechtes Wetter, dass man sich nicht echt so gerne draußen aufgehalten hat. Das wäre, also wenn da noch irgendwie super Wetter gewesen wäre, das wäre natürlich noch, das wäre das absolute mega-mäßige i-Tüpfelchen gewesen, sich dann ab und zu nochmal in die Sonne irgendwie zu setzen draußen oder irgendwie noch nett mal draußen zusammenzusitzen oder sowas, aber hat dem auch absolut überhaupt gar keinen Abbruch getan oder sowas. Es gab eh genügend Platz, um sich irgendwie in größeren und kleineren Grüppchen zusammenzusetzen und sowas und zwar. War super. Ja, also das hat mir wirklich auch sehr gut gefallen. Ich war leider so ein bisschen krank. Ja. Relativ schnell dann. Das hat es so ein bisschen getrübt. Ich hätte viel mehr machen können. Ich hätte so viel mehr machen können. So viel. Stattdessen habe ich nicht so viel gemacht. Aber trotzdem auch einiges. Ich habe einiges gemacht. Ich fand auch die Stimmung total gut. Also es hat mir echt richtig gut gefallen und ich hatte was ich vorhin schon mal gesagt habe, was ich einfach total gut fand, war, dass ich bin einfach nicht so ein Social Networker. Überhaupt nicht. Und irgendwie bin ich auf diesen ganzen Plattformen nicht vertreten und ich kann nicht programmieren und ich kenne mich auch jetzt mit nicht so vielen Programmen aus und irgendwie kann ich jetzt auch nicht zu jedem Blog, was aus dem Internet kommt, irgendwas sagen sofort. Und trotzdem gab es halt erstens so die Stimmung, dass das okay ist. Und das ist, dass man jetzt nicht halt irgendwie total fit in allem sein muss, um hier irgendwie auch mitmachen zu können. Und zweitens gab es halt auch immer wieder Punkte, wo dann mein Wissen dann wieder total produktiv eingearbeitet werden konnte in irgendwelche Fragen oder sowas. Und das fand ich echt gut. Das hat mir total gut gefallen. Und das hatte ich auch mit anderen dann auch als Thema zwischendurch. Und ich glaube, das ging anderen auch so. Dass so dieses, so Personen haben halt so ihre ExpertInnen-Positionen und die können sie einbringen und es ist auch gut, die einzubringen, auch wenn sie dann von anderen Sachen nicht so viel Ahnung haben, dass das funktioniert und dass das auch so wahrgenommen wird. Dass das relativ gut funktioniert hat. Fand ich super. Und was ich ja vorher gar nicht wusste, ist, dass ich das ja verstanden habe mit den Stromkreisen. Das war mir vorher gar nicht klar. War dir vorher nicht klar, dass du es verstanden hast? Ja. Das war jetzt nicht so ein Problem. Und ich habe Löten schnell noch gelernt. Das war auch gut. Stimmt. Ich habe auch das erste Mal gelötet. Yeah, so aufregend. Und gleich auch gescheitert. Dem Lötprojekt. Ich habe gelernt, dass man nicht alles zusammenlöten kann. Nee. Genau. Man kann einfach nicht alles zusammenlöten. Das ist sehr philosophisch. Hm. Man braucht einen Lötkolben und Sekundenkleber. Dann kommt man wahrscheinlich gut durchs Leben. Und? Ich finde, man kann nicht alles zusammenlöten, ist eigentlich ein ganz schöner Abschlusssatz, oder? Ja. Fazit. Fazit aus dem Gendercamp. Man kann nicht alles zusammenlöten. Finde ich gut. Ja, unser Lied habe ich jetzt so verstanden, dass wir jetzt überleiten. Ja, sehr gerne. Sag mal an, Steff. Von entweder Alexander Blue oder Alexander Blue. Blue, das gefällt mir gut. Laufmose sagen ja auch Blue. Hier klappert gerade irgendwas gegen den Nee, es klappert gegen das Ding. Der Song Emptiness. Oh. Und mir sind spontan Pornofilme, Softpornos für Roboter eingefallen. Bei dem Song. Ich hatte eher so eine Vision von so Sendeschlussbildern von irgendwelchen entweder fahrende Züge oder Palmenstrände oder also für unsere jüngeren Zuhörenden, früher gab es ja sowas wie einen Sendeschluss. Ne? Da konnte man dann nachts vorm Fernseher sitzen und sich das Weltall begucken. Und so Musik hören, die jetzt gleich kommt. Ja. Was Chilliges. Ja. Was war deine Assoziation? Das easy, fällt das unter easy listening? Schon, ne? So ja, fast schon Musik. Nicht so unbedingt. Also atmosphärisch. Ich fand es ja, wie gesagt, eher... Ich schließe mich den Assoziationen von Marlene an. Echt? Ja. Naja, muss ich wohl meine Roboter-Pornos alleine drehen. Ist schon okay. Ach, wieso? Ach, da musst du nicht. Separatist. Also. Nur weil deine Assoziation anders ist, musst du gleich... Warum ist jetzt eigentlich ein Roboter-Porno drehen sofort? Nur weil ich die auch Assoziation so ein Mensch der Tat bin. Das klappert immer noch. Kannst du mal gucken, was da klappt. Ja. Nicht jetzt hier zum Schluss noch hier Neues produzieren. Nein, das wollen wir nicht. Nachdem der Kühlschrank gebrummt, das Feuerwerk geknallt und die Katze die Uhr getickt hat. Die Gläser auf den Tisch geknallt. Naja, ja, genau. Wir verabschieden uns jetzt einfach mal. Genau. Kommt wohl Katzenbilder. Mit dem Arduino kann man nämlich auch irgendwas mit Katzen macht. Hast du jetzt sehr schön zusammengefasst. Jukka guckt sich gerade den Bildschirmschoner mit den Katzen. Das müssen wir jetzt vielleicht noch dazu sagen. Ich setze nochmal an. Kommt wohl durch den Mai. Wir hören uns wieder im Juni zur 21. Folge. Dann voll nie erwachsen. Dann heiter scheitern mit Erwachsenen. Ja, yeah, haben wir gerade gelernt, ne? Mit 18 ist man volljährig, mit 21 erwachsen. Also Jahre, cool, ne? So weit sind wir ja noch nicht, aber. Ja, Jahre, Jahrzehnte, irgendwelche großen Dimensionen natürlich. Wie immer. Ach, was ich noch sagen wollte, ich habe mich wirklich gefreut, dass ich so Leute getroffen habe auf dem Gendercamp. So Leute, die ich bisher nur vom Internet Namen kannte. Twitter. Das hat mich sehr gefreut. Und ich würde gerne auch noch, fällt mir dazu natürlich dann auch ein, ich würde gerne noch wenigstens 2 Rückblicke aus Gendercamp dazu verlinken, weil ich die auch sehr schön fand. Nämlich? Leas und den auf dem Mädchenblog. Ich würde sagen, die sind alle aber auch in Posterous mit drin. Ach so, deswegen okay, da drin können wir besten Gewissens einfach auf diese eine Seite verlinken, auf der alles dokumentiert wurde. Genau. Dann lege ich euch das nur noch mal wärmstens ans Herz. Ja. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.